Jo, Okay, ist gestartet. dann lasst uns anfangen. Pat ist, glaube ich, die 254. Ich suche mal eben den Link. Ansonsten wieder die obligatorische Frage: Wer macht Protokoll? Wer hat Bock auf Leitung? Ich mache gern Protokoll. Keiner Leitung. Also wie immer hängt es an mir. Ja, ich kann es auch Wir haben ja machen, extra auf aber dich gewartet, von daher musst du das jetzt auch insofern machen. genau. Okay, aber ich gebe heute Gas und falle euch gnadenlos ins Wort. Ja, ist doch gut, dann bist du da genau der Richtige im Moment. Okay, Fragen zur Tagesordnung? Gibt es noch Ergänzungen? Weil ich habe gesehen, es hat kaum noch einer was reingeschrieben. Ja, bis jetzt, wir haben jetzt noch ein bisschen was reingeschrieben. Ich habe ein paar Sachen ergänzt. Okay, aber dann gehe ich mal davon aus, es gibt keine weiteren Fragen jetzt. Fragen zum Protokoll vom letzten Mal? Scheint nicht der Fall zu sein. Mitgliederzugänge, Abgänge. Ich frage mal eben die Runde, ob wir Neulinge haben, also jemand, der noch gerne mitmachen möchte. Scheint nicht zu sein. Dann eine kurze Info. Ich habe gestern allerdings erst ein paar Leute angeschrieben. Also zum einen wegen der Mitgliedschaft hier in der ÖA und dann auch wegen der Twitter-Accounts und der Facebook-Accounts. Zu den beiden letzteren sage ich nachher noch was. Zu den inaktiven Mitgliedern haben sich bis jetzt außer Robert und Stefan niemand gemeldet. Die sind beide raus. Also Stefan ist interessiert, aber der macht auch die Piratenzeitung. Also der ist ausgelastet genug, denke ich. Und Robert ist halt MDL. Und was die anderen angeht, also ich weiß von mindestens einer Person, die fleißig auf der Mailingliste schreibt, aber halt noch nicht darauf geantwortet hat. Wenn sich keiner mehr meldet von denen, die ich jetzt angeschrieben habe, also ich habe im Prinzip alle Inaktiven angeschrieben, dann nehmen wir die von der Liste nächste Woche. Finde ich gut, der Fulleren sehe ich, der ist hier dabei, steht aber noch nicht im Pad drin. Dann ist er in der Protokollvorlage gar nicht drin. Das könnte natürlich sein. Vielleicht müssten wir die dann updaten, nachdem die anderen rausgeschmissen worden sind und so weiter. Ah, ich bin doch nicht Mitglied, ich bin Gast. Okay, aber ja schon Dauergast, oder? Ja, aber als Mitglied würde ich was machen müssen. Okay. Wir haben jetzt unten keine Kategorie mehr für Gäste, da machen wir dann noch wieder eine auf. Genau. So, erster offener Punkt ist einer, den ich nicht selbst eingetragen habe. Deswegen denke ich mal. Den habe ich eingetragen, aufgrund einer Mail von Chrissy auf der Liste und weil der Fitz mich gestern darauf ansprach. Der ist aber ja, glaube ich, da. Vielleicht kann er dazu selber kurz was sagen. Verantwortlichkeiten im Vorstand. Genau, die Chrissy hat euch ja schon eine Mail geschrieben. Also wir hatten am Samstag, letzte Woche Samstag, ein Treffen hier in Soest und haben da die Aufgaben der Vorsitzenden quasi neu verteilt so ein bisschen und sind darüber übereingekommen, dass ich mehr in Richtung Öffentlichkeit gehe und Chrissy mehr in Richtung innerparteilich. Das heißt, ich werde jetzt mal versuchen, jetzt immer hier anwesend zu sein und ja, mitzumachen. Okay. Weil du gerade da bist, also ich will jetzt keine Endlos-Diskussion draus machen, aber kannst du vielleicht noch mal ein paar Worte zu der Geschichte mit dem Mail-Fraktion Google etc. sagen, beziehungsweise zu dem in Anführungszeichen Maulkorb? Also die Entscheidung von euch beiden, dass wir keine eigene PM dazu machen. Also ich würde da gerne einfach mal für die Zukunft grundlegende Klarheit haben. Und ich glaube, ich bin auch Ja, nicht der Einzige. also wir sind da auch relativ spät drüber informiert worden, das wisst ihr ja selber. Ich habe da irgendwie auch alles nur am Rande so mitbekommen, weil ich auch gerade anderes Theater hatte. Bin dann von Moni auch angerufen worden und angebettelt oder angebeten worden, dass wir doch bitte nichts machen sollen. Und dann fiel Chrissy auch wieder bei mir ein und es wurde irgendwie dann gesagt, du bist schon dran und willst das jetzt gleich veröffentlichen und alles egal. Und daraufhin haben wir euch halt eben gebeten, euch da zurückzuhalten, weil wir auch erstmal da Klarheit und Informationen haben wollten. Und wie sich dann rausstellte, möchte da tatsächlich die Fraktion eben die Füße stillgehalten haben, weil die eben diese Diskussion nicht mit der Verwaltung haben wollen. Ja gut, die Frage bleibt, wie wir A mit sowas zukünftig umgehen. Und es war ja nicht so, dass es da um mehr Informationen erstmal ging, sondern es war ja eine Fraktions-PM da und ich habe gesagt, wir machen da jetzt eine eigene, weil die das Thema einfach nicht erfasst hat, die Fraktions-PM. Und dann hieß es ja ganz klare Ansage, nee, ihr macht es nicht. Und außerdem gab es ja die, also für mich nicht nachvollziehbare Argumentation, da stünde ja das Gleiche drin. Ja, von wem die Info kam, dass da das Gleiche drin stand, weiß ich nicht. Ich hatte keine Möglichkeit, da reinzugucken. Aber die Anweisung war halt eben, weil wir von der Fraktion darum gebeten werden. Wir müssen uns da irgendwie einen Terminus überlegen. Das bringt aber auch nichts, wenn wir jeder für sich das überlegen. Das müssen wir alle zusammen machen. Und deshalb möchten wir auch mit den Pressesprechern, also die Vorsitzenden mit den Pressesprechern, sich jetzt nochmal zusammensetzen. Und dann müssen wir mit der Fraktion auch nochmal uns zusammensetzen und über solche Modi reden. Ja gut, dann... Das ist jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Es ist unschön, ist mir bewusst. Aber wir müssen für die Zukunft da irgendwas bauen, dass nicht der eine über den anderen wieder sauer wird. Weil das hatten wir ja in der Vergangenheit öfter mal. Und das ging ja auch in beide Richtungen schon. Ja gut, ich nehme das jetzt mal so hin. Terminabstimmung, da würdest du uns einfach anschreiben dann, ne? Genau, dann mache ich einen Doodle morgen früh fertig oder so. Okay, gibt es noch Anmerkungen von anderen dazu? Ja, vom Tobi, der nicht mehr da ist. Das hatte ich allerdings unten reingepackt zu dem Punkt Sonstiges. Denn er hatte, weil wir ja gesagt haben, wir wollen da mal dranbleiben und weiter verfolgen, was jetzt da passiert im Landtag. Denn das Thema ist ja damit erstmal nicht tot grundsätzlich. Und er hatte den Lukas nochmal kontaktiert und angeschrieben, um da einen aktuellen Stand zu erfahren, hat aber noch nichts von ihm gehört. Und soweit ich weiß, der Patrick auch, richtig? Ja, ist richtig. Da ging es aber um was anderes. Okay. Die Frage wäre ja überhaupt, inwiefern wir uns von der Fraktion in dieser Hinsicht was vorschreiben lassen oder nicht. Und das gilt jetzt nicht nur für den die AGÖA, sondern auch für die Arbeitskreise. Das ist ja keine Frage des Vorschreibens, sondern einfach eine Frage dessen, wie will man miteinander umgehen. Naja, also es ging mir jetzt, glaube ich, in die Richtung vorschreiben, weil also was heißt, die Fraktion möchte das nicht. Wenn das ein Thema ist für uns, dann ist das ein Thema für uns. Fertig. Also ich glaube, allgemein kann man das nicht festlegen, denn das muss natürlich von Thema zu Thema muss es da eine Kommunikation geben zwischen den Leuten. Und das kann natürlich ganz unterschiedlich sein und da kann man immer auf eine Bitte auch von einem anderen hören und sagen, stimmt, da macht man jetzt nichts oder da macht man doch was. Also ich glaube, man kann da das nicht allgemeingültig bestimmen. Und was man allgemeingültig bestimmen kann, ist, dass es natürlich ein pauschales, die einen richten sich immer nach dem anderen oder sowas, nicht geben kann. Also ich habe, wenn wir das Thema jetzt sowieso am Schirm haben, ich habe einfach zwei grundsätzliche Probleme. Problem Nummer eins ist, ich kann das auch ich kann das dokumentieren alles, also auch schriftlich. Ich habe die Leute, die Fraktion, die ich am Wochenende erreicht habe und die damit beschäftigt waren, habe ich alle informiert und habe sie auch auf den technischen Stand gebracht. Und es gab keine Rückfragen bezüglich des technischen Standes. Aber ich weiß jetzt aufgrund von Folgemails, die auch zum Beispiel gestern und vorgestern kamen, weil das wohl intern innerhalb der Fraktion immer noch ein bisschen aufgearbeitet wird, dass die Leute immer noch nicht genau verstanden haben, was da passiert ist, beziehungsweise wie man das überprüft. Und das habe ich alles an dem Wochenende fertig gemacht. Ich habe da also 6-7 Stunden auch investiert an Zeit. Das ist das eine. Das Problem, was ich dabei einfach sehe, ist, oder wo ich tierisch angepisst bin immer noch, dass da Fachwissen einfach ignoriert wird. Es ist ja noch nicht mal intern gesagt worden, ja Achim, du hast recht, aber wir müssen aus taktischen Gründen das und das machen. Sondern es ist einfach irgendwas von der Fraktion bestimmt worden und der Landesvorstand hat dann auch gekuscht, muss man ganz klar so sagen. Und ich habe nur deshalb keinen Lauten gemacht an diesen 2-3 Tagen, weil ich mich, also wie gesagt, da auch ziemlich emotional reingesteigert habe und weil ich eine gewisse Integrität auch gegenüber dem Landesvorstand habe. Aber so eine Geschichte mache ich nicht nochmal mit. Deswegen kurzfristig diese Treffen anberaumen. Darf ich kurz was dazu sagen? Das Problem ist, glaube ich, dass es ein fachliches Ungleichgewicht gab in der ganzen Sache. Wir sollten möglichst vermeiden, dass bei so einer wichtigen Sache nicht alle fachlich kompetenten Leute an einem Tisch sitzen. Weil hätte in dem Moment, ich sag mal, Grumpy oder irgendjemand anders, Dave Kay oder wer auch immer aus dem Landtag, da mit Achim diskutiert, hätten die zusammen in irgendeiner Form eine Lösung da ausklamüsert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hatte dann nachher ja noch auf dem Kölner Stammtisch mit dem Grumpy darüber erzählt und der meinte halt, er hätte damit eigentlich gar kein Problem gehabt, dass wir noch eine zusätzliche PM da rausgeschickt hätten. Er hatte nur an dem Tag einfach nicht die Zeit und war da auch nicht so an der PM beteiligt, sondern das hat halt die Presse gemacht. Und ich glaube, es sollte von Seiten der Fraktion, das können wir denen natürlich nicht vorschreiben, mit drauf geachtet werden, dass bei der PM-Erstellung mit so einem doch recht komplexen technischen Background jemand mit am Tisch sitzt, der sich auskennt. Also mit Grumpy habe ich am Samstag telefoniert und der war eigentlich ganz klar auf der Linie, auf der ich auch war. Eben. Also an dem Samstag, bevor die PM rausgegangen ist und Grumpy taucht da im O-Ton in der PM auf, also muss der da auch irgendwie inhaltlich beteiligt gewesen sein. Das ist ja das nächste Problem, was wir nicht lösen können, aber was mich auch angenervt hat, war, dass es dann so diese allgemeine Aussage gab, da hätten 5 Leute einer Fraktion an der PM gebastelt und deswegen sei die gut. Genau. Das ist aber eben nicht der Fall gewesen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber soweit meine Informationen reichen, hat die PM der Ingo alleine gemacht und der hat sich dann auch versteift und das kam ja in der Diskussion mit dir dann auch bei den letzten Sitzungen dann eher raus, dass er sich da von dir massiv hat unter Druck gesetzt gefühlt und deswegen eben auch auf Stur gestellt hat. Ich glaube, dass das eher dann so eine Eigendynamik entwickelt hat. Ich glaube, wenn wir von vornherein darauf achten, dass wir da möglichst die Leute mit an einen Tisch holen, die da technisch, wie auch immer, kompetenzmäßig geschult sind und Bescheid wissen, dann wird diese Diskrepanz nicht auftreten. Oder wie seht ihr das? Ja, also ich zähle jetzt nochmal die Leute auf, mit denen ich gesprochen habe an dem Wochenende. Das war Grumpy, das war ein Mitarbeiter von ihm, der technisch sehr versiert ist. Das war Monika, die also technisch überhaupt keine Ahnung hatte. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Ich habe ihr das dann halt versucht auch zu erklären. Das war Lukas und das war Ingo. Und das waren auch die, die meines Wissens zumindest an dem Wochenende beteiligt waren. Und mehr kann man da nicht tun. Und wenn dann halt Fachwissen ignoriert wird, dann ist das halt so. Was mir aber überhaupt nicht gefällt, ist, dass dann der Landesvorstand einfach sich hinstellt und sagt, dann machen wir das jetzt auch so, wie die Fraktion sagt, anstatt sich nochmal rückzuversichern. Also Ralf hat zumindest am Montag bei mir noch angerufen, wir haben fast eine Stunde darüber telefoniert und er hat dann auch gesagt, und ich glaube, er hat es auch in der Sitzung dann am Dienstagabend gesagt, bei der ich nicht dabei war, stellt sich jetzt doch auf einmal ganz anders dar. Und das ist das, was mich an der Sache einfach so tierisch angenervt hat. Vor allen Dingen, weil da einfach für den Landesverband und für die Fraktion eine Riesenchance flöten gegangen ist. Aber das werden wir nicht lösen können im Sinne von, wir wissen jetzt, wie wir in der Zukunft besser machen können, weil auch in der Zukunft immer wieder mal Leute querschießen können und dann, dann stehst du vor der gleichen Situation. Das haben wir ja mit Ingo im Prinzip auch festgestellt gemeinsam. Ich meine, Ingo ist Angestellter der Fraktion und ich habe halt auch Kontakt zu zwei, drei anderen Angestellten der Fraktion. Die sitzen dann hier und da auch schon mal zwischen zwei Stühlen. Okay, nächster Punkt, bitte. Ja, wäre ich jetzt auch für. Also es sei denn, ihr wollt da jetzt noch länger drüber sprechen. Nein, nein, Achim wollte heute schnell sein, von daher machen wir den nächsten Punkt. Gut, PM Musikbau keine GEMA. Medienecho war eher mäßig, also ich habe nur zwei Erwähnungen bei Google dazu gefunden, allerdings sehr viele positive Kommentare, so aus, sowohl auf Twitter, also Retweets, als auch auf Facebook. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch irgendwo was gesehen habt bezüglich der Pressemitteilung selbst oder der Erwähnung der Aktion? Nein, nein. Ich hatte kurz am Stammtisch in Düsseldorf, weil ich das auch da auf die, über die Liste geschickt hatte, ein paar Rückmeldungen bekommen. Und die Leute waren ein bisschen, ja, denen war es zu kurzfristig. Also von der Organisation hin, dass man halt jetzt so zwei Wochen, drei Wochen vorher erst zu den Wirten geht, das fanden sie jetzt ein bisschen knapp zeitlich. Ich habe aber auch dazu gesagt, dass es eventuell sein kann, dass je nach Themen, wo man damit ankommt, da auch recht gute Chancen hat. Ich habe jetzt bin selber noch nicht rumgelaufen, wir wollten uns dann irgendwie ein, zwei Tage jetzt die nächste Woche suchen, wo wir uns aktiv dann in der Altstadt irgendwie mal in die Kneipen touren und gucken, was passiert. Aber sonst war die Resonanz da auch eher positiv, also von der Aufmachung her und alles. Also das mit der Kurzfristigkeit kann ich als Argument nicht akzeptieren, weil der Daniel hat da Wochen vorher schon darauf hingewiesen, hat um Hilfe gebeten und hat auch gesagt, wann das sein soll. Habe ich gesagt. Oh, nein, da könnte ich jetzt so pumpig werden. Weil nee, das Ding ist aber, es lesen halt nicht alle Mailinglisten, es sind nicht alle auf Twitter und die Leute, die halt zum Stammtisch kommen, ja, die dann halt so einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen, werden den halt ausgedruckt, die sagen dann so, ah, wusste ich, kannte ich gar nicht, was ist das denn so, wie, verstehst du, das meine ich, also nicht die Leute, die hier online sind, die haben das schon vorher mitbekommen. Die Kurzfristigkeit, die hast du hauptsächlich bei den Leuten, die mit dem Thema eh nichts anfangen können, weil, ich sag mal, die Reaktionsfähigkeit in so einer normalen Kneipe, und dafür ist ja dieser Sampler gemacht, im Prinzip als Hintergrundmusik, das kannst du von heute auf morgen und von Montag auf Samstag hinkriegen, das ist überhaupt kein Problem, da brauchst du keine zwei, drei Wochen Vorlauf für, und wer das Gefühl hat, ist eben einfach ängstlich und traut sich so oder so nicht und würde das auch nicht machen, wenn er zwei Monate oder drei Monate Zeit dafür hat. Also was ich in der Diskussion, weil wir in Borken auch dazu was machen, unter anderem mit dem Ansprechpartner im Märkischen Kreis gehabt hatte, der ja auch relativ aktiv ist, der sagte nur, er wäre eigentlich, wollte damit eigentlich losgehen zu Discos und hätte sich dann den Sampler eben mal angehört und hätte eben gesagt, für Discos passt das ja gar nicht, von daher müsste er da natürlich dann mit was anderem arbeiten, weil natürlich eine Musik, die eher, ja ich sag mal, melodisch, rockig, was auch immer ist, passt halt in der Regel nicht in so eine Disco-Stimmung rein, ne? Und das war eigentlich so die einzige Problematik, die ich dann so wahrgenommen habe. Naja, ich hatte mit Daniel vorhin schon ein Telefonat. Es gibt doch was anderes, eine andere Diskrepanz. Das ist aber fachlich und nicht ÖA. Sprich, wir können keiner Gaststätte eine Stunde die Musik verbieten. Funktioniert nicht. Nee, das wird ja nicht verboten, sondern das ist ja dann Hausrecht des Wirtes. Es geht ja darum, dass der Wirt angesprochen wird und beziehungsweise der Eigentümer, Besitzer, Geschäftsführer, wer auch immer da in dem Moment verantwortlich ist. Und wenn der sagt, ja, finde ich eine klasse Aktion, und wenn ihr da ein bisschen Publicity auch macht in der Öffentlichkeit, dann machen wir da mit. Dann Was soll da das Problem sein? Also verstehe ich jetzt nicht. Das Problem ist, also das ist jetzt aber fachlich, hat jetzt nichts mit ÖA zu tun. Du kannst niemandem sagen, eine Stunde keine Musik. Das ist doch auch nicht der Punkt. Der Punkt ist doch, dass die Wirte von sich aus sagen, klasse Aktion. Und ich nutze das, um mal auf die Problematik hinzuweisen. Und ich führe das auch meinen Gästen vor. Der Wirt entscheidet das, nicht wir. Genau. Pauli, da geht es doch darum, dass wir einen Vorschlag machen, der eine Möglichkeit schafft, dass eben in dieser Kneipe, in diesem Restaurant die Gäste begreifen, was mit diesem ganzen GEMA-Thema passieren könnte. Dass eben, wenn die GEMA bedeutet, es kostet jetzt für dieses Restaurant plötzlich 150.000 Euro im Jahr, bedeutet jeden Tag 3.000 Euro Geld, die an die GEMA abgeführt werden, dann gibt es mit Sicherheit keine Musik mehr, weil das nicht geht bei einem Umsatz von, sagen wir mal, 1.000 Euro, die der da am Tag macht. Ne? Fachlich sind wir absolut einer Meinung. Es ging nur um die Art und Weise. Ich glaube, dass wir da aber Spielraum haben. Du kannst auch bei, ich sag mal, Discos oder Sachen, wo wirklich durchgehend Musik läuft, wo die Musik auch wichtig ist, kannst du auch sagen, was halten sie davon, die Musik einfach mal jetzt auszumachen zu einer bestimmten Uhrzeit. Und wenn dann Leute kommen und fragen, hey, was ist denn los, warum ist die Musik aus? Gerade bei größeren Discos oder so, fragen die Leute sich, ob irgendwas passiert ist und fragen dann die Kellner, dass man dann den Kellnern und dem Wirt sagt, hier sagen sie, dass sie die Flyer verteilen oder sonst irgendwas und dann können sie die Musik wieder anmachen. Also einfach nur so als kurzen Schocker hier, wir wollen darauf aufmerksam machen. Richtig. Ja, so, Tina, also Backschafter und ich waren unterwegs jetzt letztes Wochenende, die ganzen Diskos in Bochum, bis auf eine, der komplett dagegen eingestellt war, wir gehen davon aus, es waren FDP-Wähler, waren alle eigentlich sehr begeistert, haben die ganzen Sachen angenommen, wollten sich zurückmelden, haben sie bis jetzt noch nicht getan, wir wollten jetzt am Wochenende mal noch ein Callback machen. Aber ansonsten die erste Reaktion war immer begeisternd und ja, machen wir. Gut, die Stunden haben wir dann mal gesagt, müssen sie nicht machen. Es ging nur darum, es überhaupt eine Aufmerksamkeit zu machen. Und wenn sie nur 5 Minuten was sagen, ist gar kein Problem. Hauptsache, es wird einmal bewusst gemacht. Da möchte ich auch nochmal betonen. Also, wenn das irgendwie nicht funktionieren sollte, handelt mit denen zumindest irgendwie 5 Minuten oder sowas aus. Es geht halt nur um die Symbolwirkung irgendwie. Also, das muss nicht die Stunde sein. Das wäre eine Wunschvorstellung. Oder im Optimalfall, aber... Hauptsache, die wirken komplett irgendwie zustande. Was mich jetzt noch freuen würde, wäre, wenn wir zwischen dem 17. und dem 24. Kurz Feedback einholen, wo das überall gelaufen ist und dann vielleicht mal so eine grobe Zahl festhalten können. Also wenn jetzt beispielsweise, wenn ihr im Bochum los wart, dass ihr sagen könnt, okay, wir haben das jetzt hier in 10, 12, 15, 20, wie viel auch immer, Lokalitäten angesprochen. So und so viele davon haben das gemacht oder haben es zumindest mal für 5 Minuten erwähnt, weil das habe ich nämlich auch gedacht, das Einfachste, was sie machen können, ist auch in der Großraumdiskothek, da machst du 10 Minuten Musik aus und dann geht der Geschäftsführer hin oder der DJ, wer auch immer, erzählt 5 Minuten was zur Problematik und dann wird entweder die GEMA-Musik, die klassische GEMA-Musik wieder angemacht oder es wird halt mal kurz der Sampler aufgelegt oder was auch immer. Es geht ja nur darum, das mal in die Öffentlichkeit zu bringen, ne? Also, dass wir da halt zwischen dem 17. und 24. nochmal vielleicht was raushauen zu. Sortieren, Sekunde. Haben wir mit Daniel Zahn, mit Duesenberg und so schon abgesprochen. Wir haben ja am 24. noch den BPT in Bochum. Wir Bochumer haben im Bermuda-Dreieck eine Kundgebung angemeldet. Und im Prinzip wollen wir da einen Städtisch aufstellen, eine Piratenflagge. Und im Prinzip wollen wir all den Piraten auf dem BPT sagen, geht da wenigstens um 11 Uhr mal hin und zeigt da Präsenz. Vielleicht kann man dazu auch noch was in den PM reinschreiben, dass da irgendwas stattfindet. Okay, jetzt habe ich nur noch eine Frage an Daniel. Gibt es jetzt noch irgendwas, wo wir dich unterstützen können oder was wir als ÖA machen können? Aktuell glaube ich da nicht, also außer die Leute anzuhalten, rumzulaufen und zu informieren, ne? Nee, Daniel, da haben wir uns aber vorhin falsch verstanden. Also ich habe eine Bitte jetzt, ich will jetzt keine Diskussion abwürgen, aber wenn es jetzt einfach nur ein Missverständnis in einem privaten Telefonat war, dann klärt das doch auch in einem zweiten privaten Telefonat. Nee, das geht schon die ÖA an. Wir haben uns am letzten Sonntag haben wir uns getroffen in der örtlichen Gruppe, die das alles unterstützt und voll dahinter steckt. Was erwarten die Gäste? Was können die tun? Die stehen vor leisen Lautsprechern und fragen sich, was kann ich tun? So, und dann war meine Idee oder unsere Idee, dann lass uns, was weiß ich, Postkarten an die GEMA schicken, als Beispiel. Gute Idee, müsste jemand drucken, Layout machen und drucken. Ja, deswegen habe ich es auch nicht erwähnt, weil ich es halt erst gerade in den Vorschlag eingebracht habe und da noch kein eindeutiger Beschluss zu vorhanden ist. Ja, weißt du, die Leute stehen dann vor leisen Lautsprechern und wissen nicht, ja und, was können wir jetzt tun? Die wissen nichts. Ja, wie gesagt, Idee ist gut, gefällt mir. Ja, finde ich auch gut. Kann ja auch gerne. Den kriegen wir auch nächsten ein, zwei Tagen geklärt, das ist ja nicht das Ding, nur ich habe es halt gerade echt nicht erwähnt, weil es dann doch noch nicht irgendwie beschlussfähig oder irgendwas durchgesprochen wurde, deswegen. Also wenn du Hilfe brauchst beim Flyer gestalten oder so, sag mir Bescheid. Mach das sofort. Mach da nichts Wildes. Vorderseite Anschrift, also wie bei einer klassischen Postkarte, rechts die Anschrift der GEMA vorgedruckt, links freiwillig ausfüllen der eigenen Anschrift. Auf der Rückseite ein knackiges Statement, was aus 3-4 Sätzen besteht, auf die Postkartenrückseite verteilt schön und das war's. Ja. Okay, nächster Punkt. PM zum Bundesparteitag. Frage an die Runde. Wollen wir noch eine eigene PM schreiben dazu, weil das ist ja in NRW? Ja, würde ich schon sagen, oder? Was sagt ihr? Ja, höchstens, wenn es sich mit irgendwas verbindet, weil die werden ja auch noch mal eine schreiben, sicherlich. Haben wir denn irgendwas mehr als NRW dazu zu sagen? Nee, aber wir haben einen anderen Verteiler. Und es ist halt in NRW. Und also ich bin darauf gekommen, weil ich gestern von jemandem vom Deutschlandfunk aus Köln angerufen worden bin, die einen längeren Bericht machen wollen. Und da ist mir dann aufgefallen, ja, vielleicht ist es doch sinnvoll, auch unsere lokalen Medien mal darauf hinzuweisen. Also ich sage jetzt mal einfach die Zeitungen, die klassischen regionalen Zeitungen, die mit Sicherheit nicht im Bundesverteiler sind, dass die zumindest jetzt die Info kriegen, dass der in Bochum ist. Dann müssten wir meiner Meinung nach aber auch das Presseteam bzw. Anita bitten, dass wir quasi so einen, keine Ahnung, einen lokalen NRW-Stand kriegen oder sowas. Weil sonst kommen da die Leute an und wir müssen halt auch quasi ja die Leute wieder akkreditieren und so weiter. Das müssen wir denen rübergeben. Oder meinst du, dass wir es jetzt mal selber? Ich wollte eigentlich die PM übernehmen von der Bundespresse. Vielleicht ein, zwei Sätze ein bisschen anders machen. Ich wollte aber auch mit Anita kurz telefonieren, dass da also nichts doppelt ankommt. Also, dass wir jetzt nicht doch Sachen im Verteiler haben, die sie auch drin haben. Okay. Also nichts Wildes, es geht mir einfach nur darum, dass auch die Westfälischen Nachrichten, die Rheinische Post in Düsseldorf, das Westfalenblatt und wer auch immer, dass die auch eine Info kriegen. Genau, dann würden die aber natürlich in der Regel dann auch sich immer beziehen auf, ist denn jemand dort von der Fraktion und so weiter, können wir da vielleicht ein Interview haben? Das heißt, wir müssten dort quasi mit einem eigenen kleinen Presseteam nochmal präsent sein. Ja, das kriegen wir doch hin. Also ich bin eh da oder nicht? Und ich sag mal so, die Backschafter leitet das Infoteam. Das heißt, an dem Tisch, wo alle Leute normalerweise auflaufen sollten, sitzt auf jeden Fall jemand von uns. Und ich bin im Backoffice am Sonntag 3 Stunden. Ja, also ich hatte mich auch eingetragen jetzt noch für BPT presseseitige Orga bzw. Helferei. Aber man kann das sicher auch so umstellen und dann auch einen kleinen NRW-Lokalstand oder sowas machen. Ich lieg jetzt mal aus der Telco von gestern. Da war noch nicht so ganz klar, ob die ÖA-NRW nicht sowieso noch angesprochen wird. Da wollen die selber noch klären. Vielleicht kann da in den nächsten Tagen auch noch was kommen. War aber alles nur sehr schwammig und unklar. Ja, dann planen wir es doch auf alle Fälle ein. Man sollte allerdings, würde ich empfehlen, sich versuchen, mit denen in ein Team einzugliedern, dass man geschlossen der Presse gegenübersteht. Ja, das ist klar. Wir machen da nicht einen Konkurrenzstand auf. Also das ging halt nur darum, dass es klare Leute gibt, die ansprechbar sind, wenn es halt um lokale NRW-Sachen, Themen und Leute geht. Denn sonst habe ich gesehen, die Presse, Engel in Anführungsstrichen, sind halt Leute aus dem ganzen Bundesgebiet. Und wenn dann eine lokale Zeitung ankommt und sagt, ja, was ist denn mit dem jenigen, der hier aus der Region zuständig ist, ist da mal jemand da, dann macht es mehr Sinn, wenn das einer von uns macht, weil wir die Leute halt einfach kennen. Ja, das kriegen wir doch wohl hin. Also, da müssen wir jetzt auch nichts groß und breit diskutieren oder organisieren im Vorfeld. Da wird Anita kurz angesprochen, dann gibt es eine Telefonnummer für Anita, einen Ansprechpartner, der eine gewisse Zeit vor Ort ist, der auch die Gesichter kennt von der Fraktion und gut ist. Also ich sehe da jetzt kein großes Problem und kein, ehrlich gesagt auch keinen großen Diskussionsbedarf. Also man muss da auch nicht irgendwie einen eigenen Pressetisch machen oder so, glaube ich nicht. Das ist nicht notwendig. Das ist aber genau das, was hier gerade eben ansatzweise rüberkam und weswegen ich das einfach nur gesagt habe. Ich sehe ansonsten auch keinen Diskussionsbedarf. Ich telefoniere morgen mit Anita. Habt ihr da grundsätzlich was gegen oder ist das okay? Weil dann würde ich das Ding nämlich morgen oder übermorgen auch fertig machen, weil es muss vor dem Wochenende dann noch raus. Das ist also 14 Tage vorher sollte die dann schon in den Redaktionen sein. Ich nehme an, das heißt, es hat niemand was dagegen. Gut, Uwe, dein Part. Orga-Bund, Länderpressetreffen. Schau uns mal. Ja, ich weiß, dass Anita jetzt in Kontakt ist mit denen bezüglich Buchung. Was wir uns überlegen müssen, sie hat auch nochmal rumgefragt, aus manchen Ländern sei noch nicht eingegangen, wer da hinkommt. Das ist ja bei uns auch der Fall. Ich habe zurückgeschrieben, ja, wir werden es bei uns in der Sitzung vielleicht heute Abend klären. Ich denke, dass von unserer Seite so vielleicht 3 bis 4 Leute dahin kommen werden und gegebenenfalls halt noch Leute, die tagsüber mit dabei sind, aber jetzt da nicht übernachten oder so. Wir haben gesagt, wir müssen halt die Leute hier quasi mal bestimmen oder wählen oder uns überlegen, wer da am besten mit hingeht. Und was sonst an Unterstützung noch notwendig ist, da habe ich so 1-2 Leute aus Düsseldorf, die lokal sicherlich bereit wären zu helfen, vielleicht auch was vorbereiten für den Freitagabend oder sowas, dass man da mit Leuten sich schon mal vorher treffen kann. Der Fitz hatte mich auch angesprochen bezüglich eines Slots, den wir vielleicht mit einbringen können. Da ging es, glaube ich, um diese Marktforschungsstudie oder sowas. Ist das der Dr. Salber gewesen, Fitz? Ja, der Dr. Salber, genau. Salber-Dings da. Das würde ich vorschlagen. Dann müssen wir uns auch was überlegen. Wollen wir da was machen? Freitagsabends, Abendsplanung, vielleicht am Samstag, dass wir das quasi so von unserer Seite her ein bisschen planen? Oder was gibt es da quasi für Ideen von Leuten hier aus der ÖA? Dazu dann noch 2 Sachen Finanzanträge. Also sprich für die Leute, die von uns aus mit dabei sind. Letztes Mal in Ilmenau waren wir halt zu dritt und das kostete, glaube ich, 130 Euro pro Nase. Ich würde aber auch gerne noch einen Finanzantrag machen, wo wir die gesamte Veranstaltung als Landesverband NRW nochmal unterstützen. Dadurch, dass einerseits etwas teurer ist hier wohl als Ilmenau, sind zum Beispiel so Sachen wie das in Anführungsstrichen Catering tagsüber jetzt da nicht mit drin. Man kann dort irgendwie mittags relativ günstig wohl, glaube ich, in der Jugendherberge sowas, so ein Buffet bestellen. Das hatte Anita jetzt aus dem Angebot wieder rausgestrichen. Wir bräuchten sicherlich vom Landesverband vielleicht 2 Beamer. Das müsste ich dann klären. Ich glaube, da gibt es ja welche, die im Landtag sind und da quasi vorrätig. Das sind aber alles so Orga-Sachen. Was jetzt den Finanzantrag angeht, da würde ich vielleicht noch mal ein zweites Budget von, was weiß ich, vielleicht 800 Euro, ich weiß auch nicht, was so ein anderer Referent kostet oder 1000 Euro, einfach als Zuschuss für diese Veranstaltung beantragen wollen, was da quasi zur freien Verfügung, um die Veranstaltung quasi ja ein bisschen netter zu machen. Weil beim letzten Mal war es so, dass das irgendwo auch in einem Umfeld stattgefunden hat, was nicht sehr zum Arbeiten angeregt hatte und so weiter. Und da hatte ich eigentlich gehofft, dass wir es als NRWler in Anführungsstrichen irgendwie besser hinkriegen und einfach den Leuten ein netteres Ambiente schaffen können. Jetzt haben wir viele Punkte. Lass uns eins am anderen machen. Fangen wir an mit denen, die da pennen wollen und die Tasse bekommen wollen. Ja, dann fange ich einfach mal an. Also ich bin sowieso in Düsseldorf und muss halt nicht hier pennen. Ich kann auch zur Not jemandem einen Schlafplatz anbieten. Wir haben eine sehr bequeme Couch hier und ich biete auch gern das Abendessen und diverse Getränke an. Also das dürfte kein Problem sein. Also ich möchte gerne übernachten da, wenn ich das hier zu Hause mit meiner Gewerkschaft klar kriege. Das ist noch nicht 100% sicher. Also zur Not muss ich beim Bundesparteitag halt nur einen halben oder einen Tag da sein. Aber ich kann nicht zwei Wochenenden komplett hintereinander weg sein von zu Hause. Ja, also ich habe natürlich dadurch, dass ich es mit veranstalte, quasi geplant, halt von quasi freitags, mittags bis sonntags abends vollständig dabei zu sein, muss da auch eigentlich nicht übernachten. Ja, wenn sich das so ergibt, dass ich bin halt quer hier in Düsseldorf, auch in 20 Minuten wahrscheinlich dort vor Ort, aber werde halt auf der Veranstaltung sein wollen. Ja, ich kann dich da auch unterstützen, also. Wer will denn noch kommen von euch? Wenn ich darf, würde ich auch gern kommen. Ja, unbedingt. Klar. Also wenn ihr Unterstützung braucht, sagt mir einfach Bescheid. Ich bin ruckzuck in Düsseldorf. Ich wohne ja praktisch dort. Genau, also was ich nicht mitgebucht bzw. angefragt habe, waren zum Beispiel so technische Anlage von denen in der Jugendherberge. Jugendherberge ist auch vielleicht ein bisschen untertrieben. Das ist quasi ein Veranstaltungszentrum. Und da denke ich, dass wir eigene Landesverbandstechnik nutzen können. Insofern vielleicht auch von der technischen Seite her oder so ein bisschen Unterstützung. Aber da werde ich die Leute ansprechen. Es gibt sehr viele Leute, die mir da auch schon angeboten haben, mitzuhelfen, auch hier aus Düsseldorf. Da sehe ich im Moment nicht das Problem. Ich denke nur, dass es wichtig ist für die Anita zu sagen, wie viele Leute brauchen wir, was weiß ich, dann würden wir halt vielleicht vier Plätze buchen oder vier Zimmer buchen oder nur für drei Leute oder sowas. Und haben immer die Möglichkeit, den einen oder anderen vielleicht noch mit reinzusetzen dann in die Seminare. Ja, ich sehe jetzt auch nicht das große Problem, wir werden da nicht mit 20 Leuten den Laden stürmen. Ich glaube auch, dass, also wie gesagt, wenn wir da drei, vier Übernachtungen selbst buchen und dann vielleicht nochmal drei, vier interessante oder interessierte Leute haben, die zumindest ein Mal dabei sein können, das wird keinen stören. Genau, sehe ich ähnlich. Dann würde ich vielleicht einfach vier Personen hier buchen. Wenn ich dann da gar nicht übernachte, dann ergibt sich vielleicht die Möglichkeit, dass dann halt irgendwo, dass jemand anders noch übernehmen kann. Ja, bis jetzt haben wir eigentlich nur den Fitz, ne? Ja, und den Achim. Ja, und den Engelbert wahrscheinlich. Der Engelbert ist leider heute nicht da, aber den kann ich morgen anrufen. Genau. Okay, also du pennst auch da eine Nacht, oder? Ja, also wenn ich werde nicht Freitag schon da sein, ich werde Samstagmorgen kommen dann, aber wenn es irgendwie geht, möchte ich einfach gerne mal ein Wochenende da auch vor Ort sein mit abends. Also mit Bierchen trinken abends und ein bisschen privaten vernetzen. Klar. Und du würdest auch über Nacht bleiben, Fitz? Ja, klar. Dann sind wir jetzt bisher nur zwei, weil Uwe und ich ja zu Hause pennen. Ja, und der Engelbert wären drei. Gegebenenfalls würde ich ja, je nachdem, wie es halt sich ergibt, dann da vielleicht auch sogar mit übernachten eine Nacht oder was. Und da das Viererzimmer sind, könnten wir ja quasi sagen, wir machen ein NRW-Viererzimmer. Man kann es ja auch ja, also ich würde vorschlagen, wir würden einfach vier Leute fest reinbuchen. Ja, machen wir. Beschließen wir jetzt gerade einfach einstimmig. In der Hoffnung, dass das dann vom Landesvorstand genehmigt wird. Da er ja mitmachen will, sehe ich da kein Problem. Also ich wäre dafür. Kurze Frage, wie war das bei den anderen Landesverbänden? Das waren immer drei Leute dann, ne? Oder? Ganz unterschiedlich. Es gab in Thüringen war es ja auch so, da waren glaube ich drei oder vier aus Thüringen da, dann waren zwei oder drei aus Sachsen da, aus Bayern einer nur, Ich glaube, irgendwie Baden-Württemberg war gar keiner da, aus Schleswig-Holstein aber zwei. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass aus Schleswig-Holstein viele kommen wollten. Ich habe aber auch keine Liste jetzt oder sowas, oder keine Liste. Wir können ja auch nochmal in den Fraktionen fragen oder in der Fraktion fragen. Ich werde auch mit Anita nochmal sprechen. Ich habe irgendwie gestern sogar mit ihr kurz gesprochen. Okay, also wir nehmen jetzt 4 und gut ist. So, jetzt nächster Punkt war Zuschuss 800 Euro. Das habe ich eben nicht so ganz mitbekommen. Das soll einfach eine Geste sein vom Landesverband oder wie muss ich das verstehen? Ja, das ist die Frage. Ich wollte, Anita sagte halt, ja, wir werden, dann werden wir da teurer und sind ja noch die Referenten nicht dabei und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, was ein einzelner Referent kostet. Ich hatte halt, weil die dort das auch so hatten, die hatten halt alle Getränke drin und so Geschichten beim letzten Mal. Wenn man jetzt aber Getränke bucht in der Jugendherberge, wird es zu teuer. Die haben mir aber gesagt, naja, wenn man das abspricht mit uns, dann können sie es auch selber machen. Dann würde ich halt quasi aus Düsseldorf Leute, gegebenenfalls halt auch die AG Schnittchen ansprechen, die ja sogar hier zu Besuch ist heute, ob wir da vom Landesverband quasi ein paar Leute mit selber hinstellen, die vielleicht irgendwie einen Kaffee machen oder vielleicht einen Kuchen mitbringen oder was ist ich nicht was. Gegebenenfalls auch vielleicht diese Essenssache, also die haben dann so einen Grillen organisiert gehabt, jetzt können wir da im November nicht grillen, aber wir könnten vielleicht dann einfach sagen, okay, wir übernehmen irgendwie das Mittagessen für die Leute und halt gegebenenfalls noch eine Person, die wie heißt es jetzt schnell, da referiert. Da weiß ich allerdings nicht, was die kosten. Und das war halt eine Größenordnung, die mir realistisch erschien. Was sagt der Vorstand? Was bitte? Entschuldigung. Was soll ich irgendwas genehmigen? Ich kann nicht alleine nicht. Nee, das ist richtig, aber allein Einschätzung. Ob der Landesverband sich in der Höhe von 800 Euro an so einer Veranstaltung oder 1000 Euro an der Veranstaltung mit beteiligen kann, auch zusätzlich. Wie war das denn bei den vorigen Veranstaltungen? Naja, das gab halt immer einen Gesamtpreis und die einzelnen Länder haben es bezahlt. Jetzt schien es nur so, dass die Anita sagte, naja, hier wäre es etwas teurer, in Thüringen, da wäre es billiger gewesen. Da habe ich gesagt, naja, vielleicht können wir von NRW noch ein bisschen das ein oder andere übernehmen, damit die Leute nicht plötzlich Sachen hier selber bezahlen müssen, die da quasi mit drin waren. Also in dem Sinne, dass da auch Kreisverbandspressesprecher irgendwie ein bisschen Schulung kriegen und dass wir das ein bisschen promoten können und ausschlachten können, denke ich schon, dass wir da was zuschießen können. Das ist ja so gedacht, oder? Ja. Und dann halt, du hattest ja den Vorschlag noch gemacht mit diesem Dr. Salber, falls das halt was kostet, dass wir halt da von unserer Seite auch noch ein bisschen in Anführungsstrichen mitschulen. Ja, ne, der will nur die Lorbeeren haben, das reicht ihm, glaube ich. Ah, okay. Also ich würde halt mit Anita dann nochmal genau klären, wie dann der Preis quasi sich für sie darstellt und gegebenenfalls halt für den Antrag so weit, wie es vorher geht, Sachen schon zusammenrechnen. Und dann kann halt der Vorstand darüber entscheiden, ob er es übernehmen will oder nicht. Ja, genau. Dass es nicht so völlig offen ist hier, dass da nicht einfach eine Zahl dasteht. Ja, mach das mal. So, Equipment, gibt es da noch irgendwas, was offen oder unklar ist? Also das Wichtigste sind, glaube ich, wie gesagt, Beamer und WLAN. Genau, und gegebenenfalls halt ein Streaming. Das ist natürlich eine Frage, das tauchte da noch gar nicht auf. Man sollte das aufzeichnen und hinterher reinstellen können. Ja, da bin ich eher für aufzeichnen. Bernd, hast du die Kamera? Diese Handycam oder so? Ich habe jetzt sogar gerade zwei hier liegen. Dann sollten wir vielleicht, fällt mir jetzt gerade ein, auch jemanden vom Krähennest haben, der tatsächlich auch mit den anderen Landespressesprechern dann einfach mal ein kurzes Gespräch vielleicht jeweils führt und mal das so hört, was bei denen so passiert. Das hatte ich eh vor und wenn ich eine Kamera, also ich habe hier leider nur so eine etwas ältere Mini-DV-Kamera und die ist für solche Zwecke selten gut geeignet, weil die nicht besonders lichtempfindlich ist. Aber ich denke mal, wenn der Bernd eine HD-Cam hat, dann könnte ich da Videopodcasts und auch Podcasts machen. Pass auf, das geben wir einfach orgatechnisch in die Hand der Krämes-Leute und gut ist. Also mit dem Streaming wollte ich noch eben kurz erwähnen, bin ich deshalb dagegen, weil das werden ja auch kleinere Seminare sein. Also das ist ja nicht immer nur eine Veranstaltung für alle, ich weiß jetzt nicht, wie viel kommen, 60, 70 Leute, sondern das wird ja nur 40, aber ich verstehe auch nicht so ganz, warum nur 40. Ich habe jetzt einfach 16 Bundesländer gerechnet. Ja, stimmt, du hast recht, bei 3, 48 plus 10, also sind wir bei 50, 60. Ja, gut. Aber mal sehen. Ja, aber trotzdem sind es 3 Räume, die angeplant sind, mit 3 Slots parallel. Das sind halt wirklich, ich sag mal, so kleine Arbeitsgruppen-Tischsituationen. Das ist schwer zu streamen. Also das würde auch wahrscheinlich stören. Muss auch nicht. Ich finde, Krähen ist da was machen. Die sollen auch Podcasts machen dann gerne, wenn die Teilnehmer damit einverstanden sind. Und dann kann man das schön nachher ein bisschen verkaufen, in Anführungszeichen noch. Genau. Und ja, ich spreche das am Donnerstag in der Sitzung an. Ja, im Prinzip kann ich am 1. und 2. Dezember mit dir zusammen da runterfahren. Also ich, die euch besuchen kommen, sagen wir so rum. Ja. So, Abendplanung Samstag. Bier trinken. Das ist mir klar, aber ganz wichtig ist da, dass wir 2, 3 Leute haben, die so ein bisschen in eine unterschiedliche Stilrichtung gehen, wenn wir losziehen. Und die wissen, wo man dann hingeht. Und es sollte vielleicht was sein, was man wirklich gemeinsam machen kann. Also wo man anbietet, dass alle mitkommen, oder? Denn ich weiß, selbst in dem kleinen Kaff da in Ilmenau war es so, da gab es immer so Grüppchen von 3 bis 5 Leuten und die haben sich dann alle verteilt. Und Uwe, ja. Weißt du, wo die Location ist, wo das stattfindet? Ja, ja, in der Jugendherberge Düsseldorf, ist auf der anderen Rheinseite, schräg gegenüber vom Landtag. Also Herd, Oberkassel. Genau, dein Herd irgendwo. Hm? Das ist ja relativ nah zur Altstadt. Und da in Oberkassel in der Straße gibt es ja auch ein paar Locations, also eher so kleinere Kneipen. Sollen wir mal vorschlagen, wir bilden hier ein Düsseldorf-Task-Team aus dem Patrick und mir und wir schlagen 2, 3 Sachen vor nächste Woche. Ja, das müssen wir ja nicht abstimmen, weil ich vertraue da immer den Leuten, die also seit zig Jahren vor Ort leben und Bier trinken. Ja, das kriegen wir hin, oder Uwe? Ja, denke ich auch. Also schlechtes Bier kriegst du in Düsseldorf und komplett in der Altstadt. Das hier von Nordrhein-Westfalen nichts Neues. Okay, haben wir noch was zur Orga, was wir jetzt berücksichtigen müssen oder in der ÖA irgendwie besprechen müssen? Also von meiner Seite nicht. Höchstens Fragen von anderen noch. Ja, Samstag sieht dann ja genauso aus, denke ich mal, ne? Gut, Freitag, Samstag, wie auch immer. Freitag werden ja noch nicht alle da sein. Aber da können wir hier unten Freitag und Samstag draus machen, ja. Ja, ich oben schon. Okay, nächstes Thema, Status Webseite. Ich habe gesehen, ihr habt was gemacht. Sisi, wir haben am Sonntag, habe ich mich mit Infosocke getroffen. Und wir haben umgestellt auf das neue Theme, also auf das neueste von Piratenkleider. Und haben auch soweit schon die gröbsten Sachen rausgehauen, die drin waren. Aber wir müssen jetzt weiter dranbleiben. Und das Problem bei Infosocke ist immer so ein bisschen die Zeit. Also, ja, da müssen wir uns irgendwie absprechen. Wir haben jetzt auch nicht mehr danach miteinander geredet, weil ich am Sonntag weg musste. Jetzt sehe ich gerade, du bist da, Andreas. Wann hättest du noch mal Zeit die Woche? Okay, er ist nicht physisch da, sondern nur virtuell. Ich werde ihn noch mal anhauen, aber wir sind dran. Ja, also soweit ist es eigentlich von der Theme-Umstellung fertig. Eingeloggte Leute sehen nur ein paar als privat markierte Artikel. Es liegt daran, dass ich das im Theme noch nicht ändern konnte, da die Kategorie auszublenden, weil ich noch nicht die Rechte dafür habe. Das wird dann auch demnächst noch geändert, aber der normale Besucher sieht davon dann noch nichts. Dann war ja in der alten Version waren einige Sachen hart reingecodet, in Anführungsstrichen. Zum Beispiel die Darstellung der Fraktionsmitglieder mit Bild und so weiter. Die werden jetzt nicht mehr so dargestellt wie vorher, die sind jetzt quasi dort als Artikel drin. Wenn wir dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine ähnliche Darstellung wie vorher haben wollen, müssten wir vielleicht irgendwo jemanden finden, der wirklich das als Plugin oder sowas schreibt. Aber ich sag mal, irgendwo so hart in die Skripte da Sachen reinschreiben, würde ich ja vermeiden wollen. Das war auch, glaube ich, eure Idee dabei, ne? Genau, ja. Ja, wir wollen das eigentlich mit den vorhandenen Templates irgendwie lösen. Ich habe zwei Anmerkungen. Nummer eins, bei den Fraktionsmitgliedern steht noch Kategorie Listenkandidaten und es sind nicht alle 20 aufgelistet. Und das können wir jetzt, glaube ich, ändern. Ja, das konnte man vorher tatsächlich nicht ändern, weil das fest quasi reinprogrammiert war. Und ich würde auf jeden Fall die Fotos noch mit reinpacken irgendwie. Wenn ihr Fotos braucht, die sind in der Dropbox. Ich sehe gerade, dass der alte, die alte Geschäftsordnung da noch drin steht. Wir haben eine neue, aber ich muss jetzt raussuchen. Ja, würden wir selber raussuchen, glaube ich. Ist notiert. So, und Nummer zwei, da will ich einfach auch mal die anderen fragen. Bei den Top-Themen finde ich 6 etwas viel. Warum? Ja, ich würde eher 3 oder 4 nehmen. Ja. Das ist, hat sich so durchgesetzt. Man macht Dinge durch Knappheit interessant. 3 oder 4? Ist egal, dürft ihr entscheiden. Vor allem, weil ihr da jetzt auch nicht wirklich Top-Themen genommen habt, sondern ihr habt, glaube ich, so die letzten Pressemitteilungen unter anderem reingeschoben, ne? Ja, das Logo muss auch noch geändert werden. Das war irgendwie nicht ganz leicht. Ja, es liegt daran, dass mit dem neuen Theme mir ein paar Berechtigungen fehlen, die noch geändert werden müssen. Also ich habe da keine, das kommt dann in kommenden Tagen. FTP-Zugang brauchen wir dringend. War das denn was nur der Unterstrich einrichten konnte? Der hatte mir das nämlich mal angeboten, dass ich ihn da anschreiben könnte und er würde da irgendwie die Leute, die Admin-Rechte im WordPress haben, dann irgendwie auch denen die FTP- und Schreibrechte auf dem Server geben. Ich weiß nicht, wer da die... Oder kannst du das auch machen? Info. Nee, ich konnte eben nicht. Ah. Das ist ja das Problem. Aber weißt du genau, an welcher Stelle quasi das notwendig ist, weil ich nämlich technisch nicht genau weiß, wie es ist und wie, was ich quasi fordern müsste vom Unterstrich dafür? Also der Unterstrich kann dir da nicht helfen. Ja. Okay. Dann nur Martin oder wer? Ja, nein, wenn du einen FTP-Zugriff brauchst, wobei FTP-Zugriff ja auch nicht in Frage kommt, sondern höchstens SFTP-Zugriff, dann brauchst du einen speziellen Zugang über VPN. Und da musst du dir den Timmy schnappen. Wer ist Timmy? Ja, ist klar. Dann soll ich den mal darauf ansprechen und irgendwie Schritt für Schritt vielleicht mit ihm da durchgehen und dann da eine Lösung finden? Oder will das jemand anders von euch machen, der ein bisschen technischer... Aber die Frage ist, ob ihr das überhaupt braucht. Ja. Du hast ja einen Zugang, Infosocke. Lieben und Hannig. Ja, aber das ist deine Geschichte, den wiederherzustellen. Also im Prinzip brauchen auch nicht so viele da einen FTP-Zugang. Das ist halt ein Sicherheitsloch. Ja. Also wir können uns auch irgendwie ein kurzes Mumble verabreden, nochmal mit einem von euch. Und dann mal wirklich, ich sag mal, Klick für Klick durch die Sache durchgehen und zusammen sehen, an welcher Stelle das Ganze stockt und hakt und dann die technische Lösung dafür finden. Braucht ihr gar nicht. Die Sachen, die da zu ändern sind, wie auch die Umstellung an sich, die mache ich ja wohl. Es sei denn, wenn jemand die Arbeit erledigen möchte, kein Problem. Aber es hilft ja nicht, wenn jemand anderes da mit jemand anderen Kontakt aufnimmt, was man da machen muss. Ja, wenn du dich drum kümmerst, wäre ja super. Ja. Ja, dann mach du das. Dann machen Uwe und ich den Rest, den wir machen können. Alles ja. Klar. Gut. Okay. Haken hinter. Ansonsten, wie gesagt, nochmal Lob an euch. Gefällt mir. So, nächstes Thema. Facebook und andere Social Media. Auch hier kurze Info nochmal. Also ich habe angeschrieben, die Admins bei Facebook, die weniger machen, das waren, ich glaube, das muss ich mal eben selbst gucken. Ich hätte auch kurz noch ein Thema, und zwar sind in dem Blog 10 Administratoren eingetragen. Und da stelle ich mir die Frage, ob das wirklich notwendig ist, weil, wie auch Fullerin gerade meinte, auch das ist halt ein potenzielles Sicherheitsloch. Also wenn ich die Sachen, die ich machen muss, so machen kann, also Seiten anlegen, Kategorien anlegen, was fällt noch an, was nicht klassische Redakteursarbeit ist? Menüs. Menüs bearbeiten, das war der Grund, genau. Ja, kein Problem. Da wäre auch eine Möglichkeit, dann einen separaten Admin-Account anzulegen, den du dann mit einem anderen Passwort versiehst, wo du dich aber dann zum Beispiel nicht so häufig einloggst. Ja, kein Ding. Ich habe da kein Problem mit. Ich bin in der IT-Security groß geworden. Ich kann das völlig nachvollziehen. Wunderbar. Was ist mit den anderen Nutzern und dessen Admin-Zugängen? Also es wäre interessant zu wissen, ob die wirklich alle benötigen. Dann ist das ja kein Problem, aber ich sehe da momentan nicht so die Notwendigkeit. Also ich hatte jetzt den Patrick zum Beispiel eingegeben, weil die ja dabei waren, die Webseite umzugestalten. Und da war mir jetzt auch nicht ganz klar, welche Rechte die dafür brauchen. Und da habe ich dann einfach gesagt, Admin-Zugang erstmal. Genau, also im Moment sind auch von unserer Seite hier die Anwesenden nur Uwe und ich mit der Webseite gerade beschäftigt, soweit ich das sehen kann, oder? Genau, und allgemein Achim. Naja, und ich wohl auch. Ja. Ja, nee, das ist klar. Das war klar, Achim und dich hatte ich jetzt schon mit drin. Genau, also da ist es ja auch begründet, finde ich dann Leute, nachvollziehbar. Die Leute, die jetzt hier sind und sich melden können, würden sich ja jetzt melden, wenn sie da irgendwie Ambitionen hätten. Also könnte man die quasi runtersetzen alle und warten, ob sich jemand meldet dazu. Ja. Macht Sinn. Wir können ja mal eben kurz gucken. Genau, ich gehe nämlich auch gerade rein. Also, Alexander Reinsch, Fragen. Der hat auch Wiki, ist Wiki-Admin, also kann ich jetzt nicht beurteilen. Daniel Neumann, wahrscheinlich eher nicht. Aber ist das einfach so meine Einschätzung. Tobias, also der Unterstrich, weiß ich nicht. Michael Bark, glaube ich nicht mehr, weil der macht hier in der ÖA auch gar nichts mehr. Martin Braun ist der Technikguru auf jeden Fall. Uwe, haben wir gerade drüber gesprochen. Patrick, haben wir auch gerade drüber gesprochen. Und Sebastian Kreuz, den habe ich lange nicht mehr gesehen. So viele sind es gar nicht. Der, mit dem habe ich gestern noch gesprochen, weil der ja im Vorstand von Düsseldorf ist und der hat zu nichts mehr Zeit. Also der hat soweit alles abgegeben. Ich kann den, wenn ich den sehe, nochmal fragen, aber ich glaube, dass der da keine Ambitionen hat im Moment. Ja, dann kann man ihn ja quasi rausnehmen und wenn er sich anmelden sollte, dann sieht er halt, er ist kein Admin mehr. Sondern nur noch, weiß ich nicht, Redakteur oder was auch immer. Ja. Ja. Also wie ich eben sagte, 10 Leute sind es jetzt aktuell. Da halte ich 5 locker von problemlos auf Redakteurrechte für möglich. Also die Hälfte hat man gespart. Alexander Reinsch, Daniel Sun, der Unterstrich, Michael Bark und hier der letzte, Sebastian Kreuz. Ja, wenn jetzt keine Einwände von den anderen bestehen, habe ich, ist völlig okay von meiner Seite aus. Und da du da den Hut auf hast, was die Hardware beziehungsweise Theme und so weiter angeht, mach. Also gilt auch für mich, ich muss den nicht haben. Also mir reicht grundsätzlich für die normale Arbeit, reicht mir ein Redakteursaccount. Okay. Wenn du denn irgendwas hast, einfach kurz eine Mail schreiben, dann ändere ich einfach den Spieler. Und wen setzt du jetzt auch auf Redakteur-Info? Bitte? Wen setzt du noch auf Redakteur? Ja, ich mache es erstmal bei den fünf Leuten. Bei Achim lasse ich jetzt auch mit Administrator, bei dir lasse ich es auf Administrator, wenn du da noch was ändern möchtest. Wenn du jetzt explizit sagst, nein, ich mache da nichts mehr, kann ich jetzt auch ändern. Doch, ich würde jetzt halt noch weiter an der Seite auch rumbauen, auch von der Struktur her, damit du da halt nicht so viel zu tun hast. Ja, wie gesagt, ich hatte auch vor, dir das dann so zu lassen. Ja, nee, ich meine jetzt, wem du Redakteursrechte gibst, dann trage ich das kurz ins Pad, damit wir da einen Überblick haben. Das siehst du gleich eigentlich auch eingeloggt dann. Okay. So. Jetzt aber Haken hinter. Ja. So, Facebook. Ich lese mal eben die Accounts vor. Alexander Dommes habe ich angeschrieben. Daniel Dümmel habe ich angeschrieben. Der ist aber auch noch aktiv und macht da auch weiter als Manager. Steff Gotalla ist letzte Woche aufgenommen worden. Die hat ja einige Pläne mit Facebook vor. Lukas, Steff Gotalla. Das ist die Ryan Blaze. Aus Bochum. Du warst nicht da, die macht in Bochum auch den Account. Ja, nur weil ich es auch gerade protokolliere, deswegen. So, Lukas Lambler habe ich angeschrieben. Mich selbst habe ich nicht angeschrieben. Patrick habe ich nicht angeschrieben. Uwe habe ich nicht angeschrieben. Peter Klein habe ich nicht angeschrieben. Birgit habe ich angeschrieben. Rydlewski. Und Daniel Schwert ist jeweils auch noch keine Antwort gekommen. Mein Vorschlag, wenn in den nächsten 7 Tagen, also bis zur nächsten Sitzung, keine Antwort kommt, dann nehmen wir die. Sie sollen die ganz rausnehmen, weil die sind, also Birgit Rydlewski und Daniel Schwert sind nur Inhaltsersteller, also keine Manager. Aber Alexander Dommes zum Beispiel und Lukas sind auch Manager. Oder sollen wir die einfach nur zurückstufen auf Inhaltsersteller? Keine Ahnung. Wenn ihr die auch schnell wieder anlegen könnt, würde ich sie rausschmeißen. Das geht fix, das ist ein Klick. Ich frage das deshalb, weil wir haben das mal vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren gehabt. Da haben wir irgendwie bei Twitter, glaube ich, Accounts rausgeschmissen und da war ein Riesentheater von 1-2 Leuten. Wie das immer so ist, die sich dann wochenlang nicht melden oder monatelang und dann auf einmal kriegen sie mit, dass da was passiert ist ohne deren Zustimmung und dann ist natürlich Holland in Not. Gut, da du die ja angeschrieben hast, denke ich mal, ist das völlig okay, die dann rauszunehmen, wenn die sich nicht melden, aufgrund einer von dir auch ganz klaren Ansprache. Und wenn du dich absichern willst, dann lässt du die einfach abstimmen. Und wenn wir alle sagen, ja, mach, dann ist das gut. Okay, dann packe ich das nächste Woche nochmal auf die Agenda und dann sehen wir weiter. Zu den Twitter-Accounts. Genau. Da gibt es, das wusste ich nicht, also ich wusste, dass es eine Twitter-Wiki-Seite dazu gibt, aber dass da jetzt die Account-Inhaber draufstehen, wusste ich nicht. Von der AGÖA-Seite aus ist die verlinkt, ansonsten wikipiratenpartei.de nrw-twitter. Das sind das Presseteam, außerdem der Lukas, der Textheld, der Daniel Düngel, der Tobias, Eckrich und der Alios. Wer ist Presseteam? Gibt es da einen eigenen Account für Presseteam mit einloggen? Oder war da noch nicht drauf? Nee, das ist, du hast ja kein, im Prinzip wird da nur das Passwort geshared. Also das ist, du kannst ja bei Twitter leider keine andere Authentifizierung nehmen, außer Passwort. Also Username, Passwort. Der Username ist vorgegeben, das ist Piraten-NRW. Und das Passwort, das hat der Lukas ja etwas unregelmäßig, aber so alle 3 bis 6 Monate geändert. Okay, das heißt, wenn da jetzt noch einer was mal twittern wollen würde von uns, müssen wir dich mal ansprechen dazu. Oder es jetzt irgendwann dann ändern und... Ja, oder einen der anderen, die da auf der Liste stehen. Also die das Passwort auch kennen. Also das ist halt, wie gesagt, das ist der Lukas selbst, der Textels, der Daniel Dümmel, Tobias Unterstrich und der Alios. Okay. Wäre es denkbar, dass das Krähennest Zugang kriegt, um unseren Podcast darüber auch nochmal kundzutun, nicht nur über unseren eigenen Twitter-Account? Auf jeden Fall. Aber nicht alle. Das wäre ein bisschen zu viel, glaube ich, oder? Kann man ja, auch an den Kategorien dann machen, festmachen. Ja. Nicht für Reden oder Pressemitteilungen, klar. Ja, das Twitter-Tools funktioniert ja momentan sowieso nicht so richtig. Also ich hat's jetzt, aber egal, können wir dann was machen. Das stimmt, ich habe eben was veröffentlicht und es kam nichts. Gut. So, die Rhineblaze ist jetzt leider nicht da. Aber ich habe es trotzdem nochmal verlinkt. Ich hatte es verlinkt, sehe ich gerade. Ach, da unten steht es. Presseplatz 253. Guck da bitte mal rein. Das würde ich gerne mal in Angriff nehmen, sobald die Webseite steht. Also das haben wir letzte Woche im Prinzip einfach nur, da habe ich ein Copy und Paste gemacht von der Düsseldorfer Seite, glaube ich. Düsseldorfer oder Buch? Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Das war von dir, Patrick. Stimmt, ja, sorry. Ich hatte, der Vorstand in Düsseldorf, wir hatten auf der letzten KMV halt angefragt, dass wir ein Konzept dafür entwickeln. Das habe ich zusammen mit der Sonja entwickelt und wir haben das jetzt eingereicht. Das ist gestern vom Vorstand auch abgenickt worden. Wir setzen das jetzt um in Düsseldorf. Und da wir das jetzt gerade parat hatten, hatte ich das letzte Woche in der Sitzung einfach mal vorgeschlagen und Achim hat es dann halt direkt in ein neues Pad geschmissen. Also lesen, bis nächste Woche Gedanken dazu machen, alles was wo Düsseldorf steht, beziehungsweise lokaler Bezug ist natürlich gedanklich rausschmeißen. Und ich bin schwer dafür, da also zumindestens... Also vom Bauchgefühl her 70-100% zu übernehmen, weil ich so ein paar Sachen einfach auch, ist mir im Wahlkampf aufgefallen, aber da hatten wir keine Zeit. Wir machen sehr viel ungesteuert und ich glaube, wenn wir in den Bundestag einziehen wollen, dann haben wir nur eine Chance. So, also das ist meine persönliche Meinung jetzt. Wenn wir unsere Zielgruppen erreichen und die erreichen wir übers Internet und dann müssen wir einfach professioneller werden. Ich weiß nicht, wie da der Stand ist und ob das überhaupt verfolgt wird oder sonst irgendwas, aber der Dieter McDavid aus Dortmund hat mir irgendwann erzählt, dass an irgendwas arbeitet, dass man alle Accounts irgendwie verlinken kann, dass wenn einer was postet, auf allen erscheint. Aber was da genau raus geworden ist, keine Ahnung. Falls das interessant sein sollte, einfach den mal anhauen. Okay, es gibt ja zig so Social Media Aggregator Software Geschichten. Meistens natürlich kommerziell. Ja, wir sollten es auf jeden Fall mal andenken, dass wir also etwas professioneller in diese Richtung arbeiten. Also wobei das jetzt nicht nur darum geht, dass man also jetzt effizienter ist im Sinne von, man muss es nur einmal posten, sondern dass es auch darum geht, Kampagnen zu starten auf Facebook, dass man die Likes beobachtet, dass man die Benutzerzugriffe beobachtet, also hat sich da was geändert. Das gleiche gilt auch für die Webseite, also da gucke ich zumindest immer so unregelmäßig drauf, wieso die Zugriffe auf die Webseite sind, bei welchen Pressemitteilungen Peaks sind etc. Und das würde ich gerne etwas, also auch protokollieren und im Auge behalten, damit wir da im nächsten Jahr richtig, also bei der Bundestagswahl Gas geben können auch. Ja, ist auch ganz gut, wenn wir damit jetzt anfangen, weil dann spielt sich das schon mal ein. Vielleicht überlegt ihr auch nochmal ein bisschen genauer, was ihr haben wollt. Es gibt von Twitter eine API. Das heißt, man könnte was basteln, wo jeder sein eigenes Login hat und da seinen Tweet eintippt und das Ding wird dann automatisch mit dem Kürzel versehen und rausgeschickt oder was weiß ich, jede Stunde rausgeschickt oder sonst irgendwas. Pack's ins Bett. Ja, ist relativ gut sortiert. Also guck die Stellen, Da sind relativ weniger. Fünf Kapitel, sechs Kapitel oder so, dann such dir das richtige Kapitel raus und hau das da rein, dass wir das alle da drin sammeln. Also ich wusste das zum Beispiel nicht. Ich war bis jetzt wirklich immer davon ausgegangen, dass also bei solchen, in Anführungszeichen, Sammelaccounts, dass es da immer nur über klassische User-Passwort-Authentifizierung ging. Und zwar halt der User, der auf Twitter auch erscheint. Ja, und mit der API kann man irgendwas basteln, wo jeder seinen eigenen Account hat und das Programm weiß das Passwort von der NRW, vom NRW-Account, und was man da eintippt, geht dann über einen NRW-Account raus. Okay, also wie gesagt, rein ins Pad damit. So, nächster Punkt, nur nochmal ein Hinweis, Helfer Bundesparteitag, fehlen offensichtlich immer noch ein paar, also wer nochmal, der Appell, wer Zeit hat, auch wenn er jetzt Freitagabend nicht kann, ins Wiki eintragen. Also das mit der Teamsitzung ist nicht unbedingt Pflicht. Ich bräuchte mal, entschuldigt bitte die Störung, kurz ein oder zwei Leute vom Krähennest, die Zugriff auf die Podcasts haben. Und zwar in einem anderen Raum, bitte. Jo. Jo. Wohin? Runter, Aufnahme 2. Du solltest nicht aufnehmen, wenn er mit uns in einem Hinterzimmer reden möchte. Ach, sorry, ich hab ja noch. Ja, werden runtergeladen. Ihr müsst mich da schon reinziehen, sonst komme ich da nicht hin. Nein, es geht nicht um was Geleaktes. Ich musste Bernd fragen. Warte mal, ich hüpfe mal immer hoch. Das Problem ist, ich nehme gerade auf. Das ist natürlich jetzt ein bisschen chaotisch. Ich schmeiß ihn rüber. Ich habe Spaß noch. Alles klar, danke. Nächster Punkt, AVP. Nimm den Schreibreform. Das war nicht Simon, der das... Nee, das war doch Björn. Björn, kommst du? Ich komm da nicht rein. Geh mal auf Zuhörer. Genau, dann geht's. So, AV Pampa, wer hat's eingetragen? Ich habe eingetragen. Da war gestern Besichtigung. Ich glaube, das ist ganz ordentlich. Wir haben auch einen Bereich für die Presse. Wir haben noch zwei kleine Bereiche, wo man vielleicht so Fotos und so Geschichten machen kann mit Leuten. Wir haben mehrere kleine Räume, wo man Kandidaten in 1:1 Situationen ruhig interviewen kann. Das klingt auch gut. Ein Hinweis noch an den Vorstand. Ich habe heute Morgen ein Ticket weitergeleitet von irgendjemand, der etwas von Baustellen und eingeschränktem Schienenverkehr erzählt hat. Als Hinweis einfach. Ich wusste jetzt nicht, an wen ich es sonst hätte schicken sollen. Deswegen ist es an den Vorstand gegangen. Habe ich schon gesehen, aber halte ich für, weiß ich nicht, also Baustelle ist immer irgendwo. Ja, war jetzt nur einfach, dass es nicht untergeht. Dann. Ich habe auch keine Sorge, dass wir da irgendwie eingeschneit werden, und ich werde auch keinen extra Schlafsack mitnehmen im Januar oder irgendwie so SOS-Pakete oder ähnliches. Das würde mir reichen. Hola, jetzt kommst du mal bitte. Dann hatte ich notiert hier Einladungs-EM, wann machen wir die für die Presse, und machen wir vorher noch eine Pressebesichtigungseinladungs-PM? Wird das notwendig sein? Ich weiß nicht, wie das bei den anderen LPTs bisher gelaufen ist. Sag mir mal eben das Datum, das ist der 26., 27., ne, oder? Januar. Genau. Blöde Zeit. Dann würde ich sagen, Mitte Dezember eine raushauen. Ah, vielleicht schon Anfang Dezember. Für eine Besichtigung oder für die Veranstaltung? Für die Veranstaltung. Besichtigung halte ich nicht für nötig. Habt ihr jetzt einfach ein paar vorgezogen? Oder habe ich das mit dem Helfer BPT nicht mitbekommen? Das hast du nicht mitbekommen dann. Okay, das heißt, es ist abgehakt, alles klar. Also wir hatten auch auf dem Juli-Parteitag keine Besichtigung, oder hatten wir Besichtigungstermin da gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich meine nicht. Müssen wir Tobias mal anhauen. Das ist ein bisschen blöd, weil jetzt wieder meine ultimative subjektive Einschätzung, wenn die Niedersachsen in den Landtag einziehen, dann wird es auf einmal wieder, dann wird es, glaube ich, wieder einen Ruck nach oben geben. Also es kann durchaus sein, dass wir da überlaufen sind. Es kann auch durchaus sein, wenn, also nach dem ganzen Theater, da wollte ich nachher nochmal eben was machen zu, hier um Marina, wenn die sich jetzt entscheidet zu kandidieren, dann kann ich mir vorstellen, dass es da auch dann auf einmal wieder einen Hype gibt. Gut, aber das also ist natürlich direkt, das direkt neben der Halle ist ein großer Parkplatz, da kann man auch einen Bereich absperren für Ü-Wagen. Genau. Ich meine, im Zweifelsfall werden die sich ja melden und fragen, können wir die Halle besichtigen? Und wenn wir da mehr als zwei Anfragen haben, können wir ja sagen, okay, Leute, fahrt zwei Wochen vorher hin und dann würden wir da mit dem Andreas dort einen Termin vereinbaren. Ja, dann lass uns das so machen. Dann machen wir eine PM in der ersten Dezemberwoche, wo wir dann einladen. Und so nach 10-12 Tagen spätestens wissen wir ja, ob da Bedarf ist oder nicht. Und wenn die dann wirklich irgendwie 4 Tage vorher fragen, dann haben sie Pech gehabt. Genau. Gut, und dann machen wir halt noch, natürlich nochmal eine ganz normale Ankündigungs-PM dann halt 2 Wochen vorher. Ja. So, und Finanzantrag, ja, wir brauchen etwas Geld für die Pressemappe. Da hat aber auch wieder der Tobias die Kappe aufgehabt in meiner Vergangenheit. Und das, ich denke, also dass die Medien wieder zumindest Getränke frei haben sollten. Ich glaube, das ist auch schon mit drin bei den Veranstaltern. Aber wir können es ja nochmal quer checken. Also wenn irgendwie Journalisten selber ihre Getränke zahlen sollen, dann sehen die das irgendwie ziemlich scheiße an. Das haben wir noch nie gehabt bei uns. Also das war auch mit drin. Das war schon in der Planung drin. Es ist halt nur so, aber das ist, ich habe da mit einem mal länger drüber gesprochen, vor 20 Jahren waren solche Parteitage noch anders. Also da hat es dann Matchbox-Autos und Zigaretten umsonst und ich weiß nicht, was alles gegeben. Ja, Pressemappe. Nee, heute geht's nach Bali oder sowas. Ja, Pressemappe ist Routine geworden, denke ich. Wir werden da auch keine besonderen Schwierigkeiten haben, weil wir werden eins nicht können, wir werden nicht die Kandidaten auflisten können, weil wir ja noch 2 Minuten vorher Leute haben, die sich aufstellen können. Und das haben wir letztes Mal auch nicht gemacht. Also ich denke mal, da können wir die Pressemappe von dem ersten Landesparteitag aus diesem Jahr als Vorlage nehmen. Das ist mit 2 Mann eine Arbeit von, lass es 2-3 Tage dauern. Also, dass du irgendwie so 3 Tage vorher sagst, jetzt setzen wir uns da mal eben hin, machen was. Und da müssen wir mit Tobias nochmal sprechen. Also auch wenn der raus ist, so aus der ganz aktiven Arbeit, der hat aber trotzdem erklärt, so Pressemap und so weiter, der unterstützt er natürlich, beziehungsweise erstellt sie auch noch mit. Okay, und was hier auch noch nicht steht, Einladung von Bundespresseleuten. Kommen da welche oder sollen wir da explizit Leute irgendwie vorher einladen? Warum? Weiß ich nicht, weil es halt eine Ausstellungsversammlung ist und das gegebenenfalls halt bundesweite Relevanz hat. Haben wir nie gemacht und ich glaube kaum, dass das bei 16 Bundesländern nur eins irgendwie wirklich macht. Naja, wir sind das Größte, ne? Na, also man könnte ja mal, man kann ja Anita mal fragen, beziehungsweise hier die Martina mal fragen, ob und wer auf anderen Veranstaltungen schon vielleicht war von der Bundespresse mit. Ja. Ergibt sich. So, dann 3 Tickets. Da bin ich beim ersten einfach nur. Da steht schon, Antwort schreiben fertig. Hast du schon rausgeschickt, Patrick? Welches Ticket? Das erste im Pad. Bin später gekommen. Sorry. 254. Patrick? Der hört nicht. Dann gab es ein Ticket Da haben wir letzte Woche ein bisschen länger darüber diskutiert, diesen Gesundheitsreport. Da habe ich bis jetzt, ich habe den Rheinischen Postartikel bekommen, den suche ich mal eben raus und packe den Link hier rein. Ansonsten ist da noch nichts passiert. Bam, bam. So, Link ist drin, also wer es jetzt mal durchlesen will. Dann diese vorsorgliche Geschichte, habe ich auch noch nichts Neues gehört. Oder hast du da was gehört, Uwe? Nein, das war auch so abgesprochen. Das liegt einfach dort auf zurückgestellt. Wir haben es mal grundsätzlich aufgenommen, wussten, dass da was ist. Und der Thomas spricht mich darauf an, wenn da was passiert. Oder halt wieder an die Presse-Ad wird er schicken. Zur AOK-Sache wollte ich nur sagen, ich habe vorhin mit dem Maschner gesprochen. Der hat sich bemüht um die Daten, die RP rückt die nicht raus aus Exklusivitätsgründen und er hat sich dann noch um andere Quellen bemüht, da hat er dann eine Zusage bekommen, aber auch leider nicht zugeschickt bekommen. Ja gut, ist jetzt auch, wenn wir es kriegen, ist gut, wenn nicht, wird die Welt nicht untergehen. Als Info. So, dann Liquid Democracy, das ist glaube ich heute auch reingekommen, das Ding, ne? Wer hat das Ding eingestellt eben? Oh, weiß ich gar nicht. Lass mal gucken. Nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war auch der Patrick. Ich erinnere mich an ein Ticket, das ging aber, glaube ich, an dich. Das war bezüglich der WDR-Frau, die im Vorfeld Recherchen macht zum BPT? Ja, mit der habe ich schon telefoniert. Okay. Wieder da. Ich war kurz weg. Ja, ein Ticket ist von dir auf jeden Fall. Das habe ich schon beantwortet und gespeichert. Ich weiß nur nicht genau, ist das jetzt rausgegangen oder liegt das da noch? Dieses Politik und Menschenrechte. Nee, das ist noch offen. Aber ob es rausgegangen ist, siehst du doch am Kommunikationsstrang. Ja, ich guck gerade. Zuletzt. Nee, da ist meine Antwort hinzugefügt. Mit mir im CC. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gelesen habt. Ich wollte die nicht rausschicken, weil ich bin noch nicht so lange im RT und wollte erstmal eure Meinung hören, ob das so okay ist. Gefällt mir. Was du machen musst, ist im Request-Tracker musst du auf das Antworten im Verlauf klicken. Ja. Ich habe, das habe ich, soweit ich weiß, gemacht. Und dann war es weg. Und dann musste ich mir das eben wiederholen. Also das sieht hier nicht danach aus, als ob es rausgegangen ist. Nee, ist nicht rausgegangen. Ich habe mir nur einen Test geschickt und habe es dann aber nicht abgeschickt, weil, wie gesagt, ich eure Meinung noch hören wollte. Ja, ist okay. Okay. So, und dann das nächste, war das auch von dir, Liquid Democracy, oder wer hat das eingestellt eben? Du meinst 66572. Das ist heute Mittag gekommen, 4:01. Nee, da habe ich nichts gemacht. Vielleicht hast du es doch mit reinkopiert, eben so in Copy-Paste. Nee, ich habe das in meinem Pad. Ich erinnere mich da nicht dran. Nee, ich habe hier ins Pad gar nichts reinkopiert. Aus dem Tracker. Ich habe das gerade offen, das ist designt bei irgendwas von Russland und du kannst einfach Accounts erstellen. Also Sockenpuppen. Ach du lieber Himmel. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz rum. Also ich habe noch nicht so ganz verstanden, was für Projekte oder irgendwas kann man damit machen, aber ich sehe nicht, sehe den Sinn dahinter nicht in dem Teil. Der scheint eine Werbung einfach zu sein, ne? Für so eine. Ja. Ja, kann man ignorieren, glaube ich. Ja, schieben wir mal auf nächste Woche. Ich gucke mir das auch nochmal an. Also wer Bock hat, kann sich das, die Webseite auch gerne nochmal anschauen. Okay, dann Forensiken. Gibt's was Neues, Holger? Der ist oben kein Nest. Okay. Ich vermute mal, die quatschen über den Blog, den Podcast, den der gemacht hat. Der hat wohl auch zum Thema Forensiken heute oder gestern einen Krähennest-Podcast gemacht. Ja, dann lass er quatschen. Landtags-E-Mails haben wir abgehakt, haben wir ja schon eben besprochen. So, letztes Thema. Wer hat das nicht mitgekriegt, was spiegeltechnisch passiert ist mit Marina und Merle Teile? Ich habe das mitgekriegt. Ich habe im Krähennest heute auch angeregt, Marina und den Kompa anzuschreiben. Daraufhin kam erstmal nichts. Dann habe ich das gemacht, beziehungsweise kam dann Reaktion, ich sollte das doch einfach machen. Dann hat Bernd mir geschrieben, er hätte das auch schon gemacht. Dann hat Tobi das auch nochmal gemacht und auf alle drei Anfragen kamen Tweets zurück von Kompa. Ich lese die Mail mal vor. Quatsch, Mail. Twitter. Moment. Doch besser den genauen Wortlaut geben. Ich glaube nicht, dass das Thema noch weiter befeuert werden sollte. Was zu sagen war, wurde gesagt. Aphelia, also Marina hat sich dazu gar nicht geäußert. Weder mir gegenüber, noch Bernd, noch Tobi. Und Twitter seit dem 4. November nicht mehr. Ja, da kam nichts mehr. Also sie hat ja dazu geschrieben in ihrem Blog, ne? Genau, und dann kam halt jede Menge Reaktionen da drauf. Ja, und es gab auch noch von der Spiegel-Redakteurin einen Antwort-Blog. Das ist ja doch so gewesen sein. Und dann gab es dazu nochmal eine Berichterstattung quasi von außen in der Süddeutschen, habe ich gesehen. Ja, nicht nur da, das ist noch durch einige andere Zeitungen gegangen. Ich kann die Links mal, die ich so gefunden habe, mal posten. Also ich finde das ganz witzig, als ich in Osnabrück war, vor 3 Wochen war das, glaube ich, da habe ich genau vor solchen Situationen gewarnt und habe also auch ihren Namen erwähnt. Den Leuten gesagt, passt da einfach auf, besonders wenn also da jemand ankommt und sagt, führen ein Hintergrundgespräch. Dass das dann genau 2 Wochen später oder 3 Wochen später passieren muss. Die Situation war, glaube ich, in etwa genau die gleiche wie die bei Michel Marsching. Der hat das ja auch verblockt und irgendwie steckt da halt System hinter. Und die Frage ist einfach, deswegen habe ich das hier aufgeführt. Ich will jetzt also weder die Teile da besonders bashen oder sagen, wir müssen sie jetzt immer ignorieren, aber wir müssen uns grundsätzlich überlegen, wie wir mit solchen Dingen umgehen, weil Medien sind halt offensichtlich teilweise so, beziehungsweise bestimmte Vertreter davon. Ja. Meine Intention bei der Anfrage war auch eher die, dass Marina oder der Kompa selber, keine Ahnung, oder beide in einem Podcast halt so das mal allgemein beleuchten, wie es ist, als Pirat in der Öffentlichkeit zu stehen und was man alles so beachten könnte und müsste. Und das war halt irgendwie, dachte ich, für die zukünftigen Bundestagskandidaten ganz interessant zu erfahren. Habt ihr diesen Blog gelesen, wo jemand sich damit auseinandergesetzt hat, wie sich der Journalismus jetzt ändern muss und dass der transparenter werden muss und dass es wahrscheinlich in Zukunft normal sein wird, dass sowohl der Interviewte wie auch der Interviewer einfach ein Aufnahmegerät mitlaufen lassen etc.? Das ist, glaube ich, der, den ich gerade im Chat hier gepostet habe, im Mumble. Ja, ich glaube, der ist das, genau. Das fand ich ganz relevant und ich denke, das muss man vielleicht den Leuten noch mal deutlicher sagen, dass das wahrscheinlich nur noch so geht. Ja, das ist ein schöner Anschauungsunterricht. Vor allem, was ich sehr beeindruckend fand, war, dass auf diesen Blogpost von dieser Merlin Theile, inzwischen weiß ich nicht genau die Zahl, aber ich habe eben noch mal geguckt, 250 Kommentare. Also das hat schon ganz schöne Wellen geschlagen. Also mal was Grundsätzliches an alle die, die damit zu tun haben, beziehungsweise wenn ihr mal mit Leuten sprecht, die dann irgendwann mal interviewt werden. Diese Geschichte mit den O-Tönen, das ist in den angelsächsischen Ländern total unüblich. Da würde dich ein Journalist auslachen. Also wenn du sagst, wenn sie mich zitieren, dann möchte ich bitte vorher die O-Töne sehen und die autorisieren. Hier hat sich das irgendwie eingebürgert. Ich finde das jetzt grundsätzlich auch nicht schlecht. Ich habe allerdings, also auch während des Wahlkampfs, persönlich, glaube ich, nur in zwei Fällen davon Gebrauch gemacht. Die eine Geschichte war dieser gefälschte Nazi-Brief, wo die FAZ was machen wollte. Und da war es auch gut, dass das passiert ist. Das habe ich, glaube ich, das hier erwähnt auch mal. Der Artikel ist dann gar nicht erschienen, nachdem ich gesagt habe, die O-Töne gehen überhaupt nicht. Und so habe ich das auch nicht gesagt. Das Problem bei der Geschichte ist, dass man also oft halt so in einem Häuschen für sich sitzt und ja Dinge äußert, die man anders meint vielleicht oder die anders bei jemand anders, also bei dem Gegenüber ankommen, bei dem Journalisten. Deswegen will ich dem Journalisten grundsätzlich erstmal keinen Vorwurf machen, wenn er einen O-Ton in irgendeiner Form aus meiner eigenen Sicht sinnentstellend wiedergibt. Was aber nicht geht, ist, da war ich auch heute fast versucht, das so zu twittern, dass ein Journalist Scrabble spielt mit dem, was man sagt. Also das irgendwie komplett neu zusammenstellt, damit es wirklich einen komplett anderen Sinn ergibt. Und ich habe die Befürchtung, dass das bei Marina so war, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie so daneben gelegen hat in dem Gespräch, dass das also dann so wiedergegeben wird, wie es von der Teile wiedergegeben wurde. Ist die Teile denn tatsächlich da so bekannt für, weil sie ja geblockt hat, dass, also jetzt abseits von... Ja, von also es hat, ja, es hat, also guckt ihr mal den Blog von Michelle Marsching an, das war während des Wahlkampfs auch, da ist ein längerer Spiegelartikel erschienen, das war der Artikel, in dem auch dieser NSDAP-Vergleich vom Delius war. Die hat den Vetter hat das alles zusammengestellt, was die da in der Vergangenheit schon, wo die da beteiligt war. Also, das ist schon sehr eindeutig. Ich meine, klar, dass sie sehr scharf reagiert darauf. Das muss sie als Journalistin wahrscheinlich auch tun. Also ich würde möglicherweise als Journalist ähnlich reagieren, weil das ist halt eine Sache, ein Gespräch mit einem Journalisten ist immer ein Vertrauensverhältnis, immer normalerweise. Also ein persönliches jetzt. Jetzt eins, was nicht mit 20 Journalisten auf einer PK geführt wird. Und sobald da eine Seite sagt, da ist aber was völlig falsch gelaufen und das öffentlich macht, dann muss die andere Seite auch reagieren in irgendeiner Form. Ich werte das jetzt gar nicht, was sie geschrieben hat inhaltlich. Ich tendiere allerdings dazu, da eher Marina zu glauben, weil ich das bei der Teile halt, wie gesagt, schon zweimal selbst auch erlebt habe. Nur müssen wir uns überlegen, wie wir, also das ist aber jetzt nichts, was wir heute Abend tot diskutieren müssen, aber wie wir mit so einer Sache grundsätzlich umgehen, weil du hast nämlich ein Riesenproblem. Sobald du zu sehr auf einer Journalistin oder einem Journalisten schießt, das hat man auch sehr schön gesehen bei dem CSU-Pressesprecher, der beim ZDF angerufen hat, was ja offensichtlich auch übrigens kein Einzelfall war, dann siehst du sehr schnell, wie die Medien dann auf einmal sich auf diese eine Person einschießen. Und das ist hier bei Marina in ähnlicher Form auch passiert. Also es hat keine Zeitung positiv geschrieben über über diese Geschichte. Also positiv im Sinne von Marina. Ja, was soll sie tun? Eine Krähe, zwei Krähen. Ja, aber weswegen ich das überhaupt aufgeschrieben habe, ist, dass wir das mal im Auge behalten und das würde ich gerne auch mal zumindest so im Flurgesprächen oder abends beim Bierchen im Dezember machen, also bei einem Pressetreffen. Mir ist ja auch schon etwas sehr, sehr sauer aufgestoßen, was jetzt auch den Spiegel betraf. Das war die Berichterstattung so vor 3-4 Wochen etwa oder 5 Wochen, ich weiß nicht, wie lange es her ist, wo ich festgestellt habe, dass der Spiegel nichts Besseres mehr als ein Boulevardblatt ist, weil halt nur über ganz bestimmte Dinge berichtet werden und nicht mehr über politische Ereignisse. Und wir sollten uns überlegen, wie wir, wenn wir Wahlkampf machen wollen oder Öffentlichkeitsarbeit machen wollen, inwieweit wir dann, ich sage jetzt mal, solche Medien nicht links liegen lassen, aber uns vielleicht mehr auf andere Kanäle konzentrieren. Ja. Auf Gegenöffentlichkeit. Ja. Das ist aber genau das Falsche. Also, dass der Spiegel seit Wochen gegen uns etwas formuliert, ist vollkommen klar. Nur, wenn jemand von uns beleidigt wird, wovon ich jetzt ausgehen muss, ich habe das alles nicht gelesen, tut mir leid. Es ging nicht um eine Beleidigung. Also bitte da nichts, es ging einfach nur um aus Marinas Sicht sinnentstellende Verkürzung oder Umstellung von Aussagen, die sie in einem Gespräch, was nicht als Interview, sondern als einfach so mal treffen und einen Kaffee trinken und ob daraus ein Artikel wird, weiß ich noch nicht, entstanden ist. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Und ich will auch nicht, also bitte, also dass das jetzt keiner in den falschen Hals kriegt. Ich freue mich über kritische Presse. Presse ist unabhängig und soll unabhängig bleiben. Ich möchte einfach nur, dass wir mit solchen Sachen lernen umzugehen, beziehungsweise dann trotzdem unsere Ziele erreichen. Also wenn beispielsweise eine Zeitung tendenziös schreibt, was heute viele machen, völlig egal, in welche Richtung die Tendenz geht, wie man dann damit umgeht und wie man dann. Also was mich nervt, ist, dass also über so Dinge, die wir gut machen und gestalten, also auch politisch und inhaltlich, es hat keiner drüber geschrieben, dass wir irgendwie 500 bis 800 Anträge auf dem Bundesparteitag haben. Qualität jetzt mal dahingestellt bei vielen davon. Aber dass die existieren, das interessiert offensichtlich niemanden. Aber wenn ein Lauer das Politcamp in Berlin verlässt, dann ist es beim Spiegel sofort eine Top-3-Meldung. Keine andere Zeitung, kein anderes Online-Magazin hat überhaupt über das Politcamp als solches berichtet. Und ich möchte einfach gerne mal, dass wir uns, und da passt auch so unsere Social-Media-Geschichte, die wir eben schon besprochen haben, dass wir uns überlegen, wie wir einfach viral oder mit halt Gegenöffentlichkeit arbeiten, um bestimmte Dinge dann einfach auch wirklich ablaufen lassen zu können bei uns. Dass wir dann einfach sagen, ja, so what, Spiegel, schreib, was du willst, ist mir egal. Wir könnten einfach, wenn wir wirklich schlau wären, die Spielleitung übernehmen, ne, beziehungsweise subversieren und dann quasi eine Scripted Reality zuschneiden, genau auf dieses Pressespielchen. Weil ich meine, denen geht es ja offensichtlich im Wesentlichen, abseits von großen Ereignissen und wahnsinnigen Katastrophen und Zwischenfällen wie 9/11, wo sie eine ganz herausragende Rolle spielen, aber abseits von diesen Events geht es den Medien ja ums Geschäft. Ne? Und mit einer geschickten Strategie könnte man das aufgreifen, sie benutzen und wenn man ganz böse wäre, anschließend dann auch entlarven und bloßstellen. Ja, also was mir zum Beispiel da gut gefallen hat, war die Geschichte mit den, wie war das nochmal, hier in Berlin, Titten vor. Genau. Das war einfach gut. Zum Beispiel im Vorfeld von der FlauschCon, als, aber ich meine, das ist von den Medien nicht aufgegriffen worden, aber da haben Marina und der Pona da mal so eine Woche vorher auf Twitter so ein kleines Spielchen gespielt, so mein Erzfeind für eine Woche, wenn sich noch einer erinnert. Doch, ne, das war auch also das nicht war so auch seriös. Das war super lustig, oder? Ja, es war super lustig und es wurde sogar aufgegriffen, das meine ich damit. Also ich habe es irgendwo gelesen, dass sie sich dann ja auf der Veranstaltung wieder vertragen, in Anführungsstrichen. Also das habe ich schon irgendwo vorher gelesen gehabt und nicht nur in irgendeinem Blog oder so. Ich meine, das wäre so ein Ansatz. Ja, das wäre vollkommen okay. Mein Ansatz wäre, was sollen wir jetzt kuschen? Normalerweise müssen wir... Nee, geht's doch gar nicht. Es geht nicht um kuschen. Lass mir doch einmal ein einziges Mal gerade ausreden. Ich bin der Meinung, dass Wenn uns der Spiegel schon die ganze Zeit verheizt, dass wir in die Offensive gehen und sagen, dann interviewt mich doch mal richtig. Dann mach doch mal. Nein. So läuft das nicht. Ich gar nicht. Im Prinzip das, was Achim vorhin gesagt hat, wäre, das hat mal ein Kölner Manager mit elitärer Arroganz bezeichnet. Ich finde das gut. Ich habe das im Prinzip auch deshalb damals, du erinnerst dich dran, die Medien wollen einen Spitzenkandidaten. Habe ich gesagt, ja, das ist doch völlig egal. Wir liefern denen das, was wir meinen, was passend ist. Im Prinzip ist das, ne, nicht hinter jedem Interviewwunsch hinterher springen und alles erfüllen, sondern wir liefern das, was wir meinen, was wir liefern wollen. Okay. Also nochmal, es ist auch völlig vermessen anzunehmen. Ich meine, wir sind eine Partei, die irgendwo jetzt zwischen 3% und 6% rumdümpelt. Und wir waren mal eine, die vielleicht bei Umfragen bei 10% war, wobei das vielleicht auch ein bisschen gehypt war. Das heißt, es ist normal, schlechte Presse zu kriegen. Das ist nicht das Problem. Okay. Das ist, ne, was ich aber nicht möchte oder was ich ändern möchte, ist, dass man damit A, gelassener umgeht, B, so viel eigenes Futter an die Leute, die man erreichen will, liefert, dass einem das scheißegal sein kann. Ja, das Problem sehe ich halt auch, dass wir uns im Prinzip von der Presse jetzt vorschreiben lassen, wer gut ist für uns und wer nicht so gut ist für uns. Also da gibt mir viel zu sehr irgendwie eine Meinungsmache auch in die Partei rein. Ja, natürlich. Was meinst du, wie oft ich gefragt wurde, gerade vom Spiegel gefragt wurde, was ist denn jetzt mit Marina Kandidierti? Also um das Beispiel jetzt nochmal aufzugreifen, das ist, geht seit Juni so, ne, dass also regelmäßig diese Frage gestellt wird. Ein springender Punkt in dem Fall ist ja auf jeden Fall, dass bei Piraten oder wir als Piraten so auch darauf anspringen, dass wir dieses Spiel im Grunde fast reflexartig mitspielen. Und das ist etwas, das sollten wir eigentlich vermeiden versuchen. Ne? Das ist wichtig, dass wir eben nicht zum Spiel und zum Spielball machen lassen, dass das fängt eben dabei an, eben bei jedem Interviewwunsch sofort anzuspringen und brav sich hinzuhocken. Genauso eben wie auf diese externen Reize, ständig eben mit interner Diskussion sofort zu reagieren. Ne? Richtig. Wo die Medien doch eigentlich viel berechenbarer sind als wir. Ja, das heißt, es müsste uns ein leichtes sein, im Grunde mit ein bisschen überlegen und ein paar Züge vorausdenken, die Medien als unseren Spielball zu benutzen. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass wir, ne, in Schröderscher Manier mit Bildbumps und Glotze durch diesen Wahlkampf gehen sollten, aber im Grunde liegt der Ball in unserem Feld. Ich stelle trotzdem mal kurz in den Raum, ob das nicht sogar hier auch noch immer sogar der Fall ist. Also, denn schade uns das jetzt gerade gar nicht, außer dass es natürlich persönlich wahrscheinlich die Marina nervt, aber jetzt durch die Sache exakt haben wir jetzt, glaube ich, keinen Schaden genommen. Es geht auch nicht um den Schaden. Es geht darum, dass wir uns zu sehr dann damit beschäftigen und dass wir glauben, über solche Medien die Wähler oder die potenziellen Wähler oder Befürworter, Anhänger, wen auch immer, zu erreichen, sondern dass wir einfach hingehen und die Kanäle benutzen, die wir gut können. Also so Sachen wie zum Beispiel diese GEMA-Geschichte, die jetzt im November läuft, das müsste viel, viel besser aufgezogen werden. Ich meine, das ist schon mal gut, dass es passiert jetzt im November. Aber sowas, da müssen wir einfach ignorieren, wenn da irgendeiner schreibt, haben kein Programm, machen nichts, sind nicht konstruktiv, haben keine Ideen, sind nicht innovativ. Dann, dass du dann wirklich in einer Interviewanfrage oder wenn irgendwo, völlig egal, ob es ein Fernsehinterview ist oder ein Zeitungsinterview ist, dass du dann auch mal sagen kannst, sie erzählen Quatsch oder sie beschäftigen sich nicht mit uns. Und schreiben sie, was sie wollen. Es ist mir egal. Das möchte ich gerne erreichen. Das können wir doch, glaube ich, am einfachsten damit erreichen, indem wir wirklich inhaltliches, also unsere interne Arbeit entgegensetzen. Weil was momentan viel zu sehr passiert, ist eben, dass wir zwar inhaltlich arbeiten, Aber sobald so eine externe Behauptung, sage ich mal, welcher Art auch immer daherkommt, richtet sich der komplette innerparteiliche Fokus auch in diese Richtung. Und da müssen wir irgendwo ein Stück weit von wegkommen und nach innen erstmal das schaffen, dort ein bisschen diszipliniert den Blick auf konzentriert auf dem zu behalten, was für uns intern wichtig ist. Und das dann postwendend auch nach außen wieder kommunizieren, gebetsmühlenartig und wie du gerade schon richtig sagtest, dann wirklich auch, dass wir die Themen stellen, dass wir sagen, wann geben wir was und in welchem Maße her, das finde ich wichtig an der Stelle. Sehr vernünftiger Ansatz. Nur wir laufen, also zumindest weiß ich das jetzt hier von lokal, aber auch eigentlich aus NRW, den Themen im Moment immer um Wochen hinterher. Das stimmt nicht. Doch. Nö. Urheberrecht als Stichwort, Drogenpolitik als Stichwort. Gut, dann nehme ich das jetzt auf unsere lokale Schulter. Das hier. GEMA als Stichwort. Sehe ich anders. Also sehe ich, ich habe das auch für diese Veranstaltung, da war ich selbst überrascht. Also guckt euch mal einfach die Präsentation an, die ich da mal gemacht habe für die Osterbrücker. Da habe ich unsere PMs aus dem Wahlkampf einfach mal aufgelistet. Es waren irgendwie 36 Stück. Es waren nur 8 oder 9, die reaktiv waren. Alle anderen waren aktiv. Was natürlich richtig ist, und das ist halt das, was ich nochmal, ich predige das jetzt einfach, bis es, also man muss es sie mal sagen, bis es angekommen ist, das habe ich mal irgendwie gelernt. Wir erreichen offensichtlich nicht immer die Leute, die wir erreichen wollen. Und die erreichst du nicht immer über Pressemitteilungen, sondern da müssen wir einfach jetzt andere Kanäle viel, viel, viel aktiver pushen und professioneller. Also guckt ins Pad, was da ziemlich weit oben steht, die Geschichte mit der Professionalisierung der Social Media. Plus 1 gebe ich dir dafür. Ich möchte, da bin ich auch arrogant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte einfach, dass bei bestimmten Journalisten, wenn die mich dann anrufen, es gibt viele, mit denen ich sehr gut kann, aber es gibt auch ein paar, da denke ich, ach scheiße, jetzt kommt wieder irgendein Mist. Dass ich dann einfach sage, das sind die Fakten und ansonsten schreiben sie, was sie wollen. O-Ton ist mir egal. Brauche ich nicht. Können sie auch formulieren, wie sie möchten. Von mir aus darfst du das. Ich verstehe die Partei da oder einige Leute verstehe ich ein Stück weit, warum die dann da so hinterherhecheln. Ne? Wenn die 20 Mal in der Zeitung lesen, diese programmlose Partei und tralala, dann setzen die halt ganz viel Hoffnung rein, dass in Bochum jetzt irgendwie Programm verabschiedet wird, damit wir endlich mal ein Programm haben. Und an der Stelle werden die Älteren unter euch merken, das wird nichts ändern. Selbst wenn wir da 20 Beschlüsse fassen, sind wir danach immer noch die Partei ohne Programm. Oder wir beschließen irgendwas zu Wirtschaft und werden dann für die Beschlüsse durch den Wolf gedreht. Also das braucht keinen. Wir sollten dieses Treiben lassen da sein lassen. Das bringt nichts. Ja, oder umdrehen. Also ich, wie gesagt, also es gibt eine Sache haben wir ganz gut hingekriegt während des Wahlkampfs. Das war die alles für Umme-Geschichte. Im Kaperbrief, so nach dem Motto, ach, ihr wollt ja alles umsonst haben. Ne? Was ich einfach möchte, ist, dass das für andere Bereiche genauso gilt. Also, dass wir hingehen und sagen, also wenn ich auch heute immer noch höre, irgendwie so ein Mist höre von wegen Urheberrecht, ihr wollt es abschaffen und so weiter, dann gibt es immer noch Journalisten, die da um die Ecke kommen mit. Ne? Die lache ich aus mittlerweile. Ja. Also, wenn da einer ankommt oder auch... ja, Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, das sind nicht zwingend jetzt nur Journalisten, sondern auch andere. Sag mal, in welcher Welt lebst du? Das haben Medien vor 2 Jahren geschrieben, vor 1 Jahr geschrieben. Wir haben gerade das komplette Urheberrecht neu formuliert bzw. ergänzt auf knapp 100 Seiten. Da steht an keiner Stelle das Wort abschaffen, Urheberrecht abschaffen. Also... dass man da wirklich dann einfach hingeht und wenn dann wieder einer kommt und schreibt irgendeinen Blödsinn, dass man den Journalisten dann wirklich auch mal bloßstellen kann. Oder die Person, die sowas erzählt. Und das wird, das ist, da gebe ich dir recht, das wird bei dem Programm, da, du kannst 800 Seiten Programm machen, da wird trotzdem kommen, ja, aber eine Lösung für ein ES, für, also für die Euro-Krise haben sie nicht. Dann ist immer die beste Frage, und wie sieht die Lösung der anderen aus? Das juckt keinen. Die Meldung ist erstmal da. Das ist völlig egal. Im Prinzip müssen wir aus Bochum rausgehen. Renten, Arbeitslosen, Griechenland, Euro, alles müssen wir da völlig überraschend neu gelöst haben. Und zwar final und abschließend. Man muss immer drauf sagen, die Piraten wollen doch die Welt retten. Wir sind die Superhelden. Das müssen wir da genau so ironisieren. Ne? Und wenn die mit solchen irrationalen Sachen anfangen, muss ich immer wieder an die Sache denken, wie Marina bei Stuttgart-Barre war und sich dann aufgeregt hat über diesen sexistischen Bildartikel und den Typen dann, den Diekmann dann angerufen und durch den Wolf gedreht hat. So muss das laufen. Und zwar dann hinterher nicht bierernst enden, sondern so ein ganz klein bisschen auch mit dem Gag. Ja. Ja, oder dieses Beispiel, das ist von zu wenigen leider dann kolportiert worden. Die Sache mit dem Spitzenkandidaten, was bei uns ein Quartett ist, aber die Besonderheit der Piraten, das Quartett besteht aus 5 Leuten. Genau. Irgend so ein Scheiß muss man dann, also dass man sich, und da will ich einfach halt, ich möchte, dass wir uns ein paar Gedanken machen für die Zukunft, dass wir uns überlegen, okay, was könnte kommen, also worauf schießen sich die Medien möglicherweise ein. Es gibt 2, 3 vorhersehbare Dinge. Und dass man sich da einfach mal ein paar nette Dinge überlegt. Schöner Spruch auf sinkende Umfragewerte habe ich gestern mitgekriegt. Wir sind eine Turniermannschaft. Ja, Moment. Jetzt frage ich mal zwischendurch. Das eben mit Stuttgart-Barre war gut. Haben wir das kommuniziert intern, dass die Leute wissen, was passiert? Wahrscheinlich nicht professionell genug, und jetzt sage ich zum 4. Mal, Social Media, solche Dinge pushen. Ja, ich denke, es wird auch langsam Zeit, in Anführungszeichen, dass wir uns klar machen, dass wir nicht nur ein Objekt der Berichterstattung sind, sondern wir sind letzten Endes auch ein Medienunternehmen mit Webseiten zur Informationsverbreitung und über die Social Media. Wir müssen, ich sag mal, vielleicht ein weiteres Sprachrohr eröffnen, wo wir offensiver unsere Inhalte kommunizieren. Ja, vor allem unsere eigenen Geschichten spinnen, ne? Ich weiß nicht, wer von euch den Film Wake the Dog schon mal gesehen hat. Ja. Das war jetzt eine sehr unoriginelle Binsen weiter zum Besten zu geben, aber wer den noch nicht gesehen hat, muss sich den unbedingt angucken. Ganz schnell. Ich meine, das ist ja so ein bisschen auch schade, dass das so, ich sag mal, so ein bisschen auch verpasst wurde dann von Seiten der Fraktion. Dass man einfach sagt, ja, wir machen eine Gegenöffentlichkeit. Das wird jetzt so ein bisschen durch den Kellercast gemacht, aber das ist auch so bisher das Einzige, was in diese Richtung wirklich läuft. Ich sag mal, wir müssen so viel arbeiten. Wir schauen viel auf die Pressemitteilungen, die wir rausgehen. Die haben ein sehr spezielles Format und gehen an eine kleine Gruppe von Leuten, und wir müssten uns eben überlegen, dass wir solche Mitteilungen auch in einem, ich sag mal, freieren Format, was weiß ich, unter Piraten-News veröffentlichen. Ja, ich habe es jetzt gerade mal auf Facebook geteilt. Mal gucken, wie viele Leute sich melden werden. Also tun wir übrigens teilweise, wobei wir, also die Pressemitteilung erreichen auch viele Nicht-Journalisten. Also ich sehe das immer wieder an den Facebook-Kommentaren und an den Twitter-Retweets beziehungsweise an den Kommentaren im Portal. An den Aufrufen auf der Webseite, da kann man also schon sehr gut erkennen, wo ist jetzt was, was wirklich die Runde macht. Aber ich glaube, dass wir da einfach noch zu wenig unser Potenzial ausschöpfen. Also ich will jetzt nicht für Home Stories werben, aber ich denke mal, die Krähennest-Leute haben ja schon mal angefangen, die Arbeitsgruppen vorzustellen. Ich denke, vielleicht müssten wir uns einfach mal hinsetzen und eben nicht im Format einer Pressemitteilung, sondern uns eben wirklich ein Format überlegen, wo wir sowas rausschieben können, wo eben, ich sag mal, an Personen gebunden gezeigt wird, wie arbeiten die Piraten zum Beispiel in der AG oder so. Also ich hatte der Fraktion neulich vorgeschlagen, weil Plenartage sind und mir erzählte der Schreib, bevor wir zu Hause gefahren sind, wir haben jetzt so und so viele Anträge und ich habe gesagt, ja und, warum weiß davon keiner was? Und habe gesagt, eure Anträge, die ihr einbricht, eure Arbeit, die ihr macht, nehmt die doch auf, verteilt die. Und wenn das, muss nicht tiefschürfend sein, sondern weiß nicht, so 10 Minuten, wo alle neue Anträge einmal kurz vorgestellt werden, damit man weiß, was ihr überhaupt treibt. Und das dann über die Social Media zu verbreiten, um zu sehen, was getan wird. Ja, wobei du bei den Anträgen, also ich meine, jetzt sind wir da wieder in einer tiefen inhaltlichen Diskussion, die ich eigentlich ein andermal gerne führen würde, aber um jetzt mal dieses Beispiel Anträge zu machen, das Problem ist einfach, das ist das gleiche Problem, was du bei kleinen Anfragen hast. Oder, du liest die ersten 2 Sätze und wenn dich das Thema interessiert, liest du vielleicht weiter und wenn nicht, dann merkst du beim Lesen schon, wie deine Gedanken abschweifen. Ja, aber das ist genau der Punkt. Es weiß keiner genau, was passiert. Wenn du das in 5 Minuten machst, jetzt nicht tiefschürfen, sondern einfach sagst, wir haben den und den Antrag, da geht es grob da und da drum, wenn du mehr Informationen wollt, da und da. Ja, damit die Leute, die es finden. Nee, und da ist jetzt ein Vorschlag von mir einfach, aber das, wie gesagt, das ist einfach eine Sache, die man dann inhaltlich mal in Ruhe aufarbeiten sollte. Aber um jetzt mal dieses Beispiel aufzugreifen, bei so einem Antrag, nimm nicht den Antrag und erklär den Gesetzestext und das allgemeine Problem, sondern mach eine kurze Geschichte aus 6 Sätzen an einer Einzelperson, ein Schicksal, was auch immer. Und dann sagst du so, und der Grund ist, weil wir diese Gesetzeslage haben und das wollen wir mit den und den Forderungen ändern. Also das ist genau. Von mir so ein Beispiel gewesen, wie ich sowas aufgreifen und auf verpacken würde. Nimm das. Wenn ich an der Stelle daran erinnern darf, wie stark wir hergebrachte Pädagogik ablehnen und Frontalunterricht, ja, den Lehrern immer vorwerfen. Und genau das Gleiche machen wir mit unserer Berichterstattung. Und wenn man das personalisiert, ne, und veranschaulicht an Beispielen, dann stößt das auf mehr Interesse. Also das gilt jetzt für Programmanträge, ne? Also das ist sowas, was mir spontan dazu einfällt. Ja gut, ihr seid im Anträgehagel. Ich kann nur eins sagen, Daniel hat heute innerhalb von wenigen Stunden mit dem Krähennest was aufgenommen. Welcher Daniel? Danielson. Bezüglich CC und Co. Ich habe es mir noch nicht angucken können, weil ich noch keine Zeit hatte heute. Aber das ist doch piratisch. Ich spreche ihn heute Vormittag darauf an, ob er nicht was machen könnte, um zu erklären, was die ganze CC-Rechte-Sache überhaupt angeht. Und innerhalb von 8 Stunden ist es da. Das ist doch unser Point überhaupt. Dass wir schnell handeln können. 3 Jahre zu spät, aber gut. Mensch, Old Holgi, du bist immer so destruktiv. Ja, nicht ganz unrecht, ne? Denn erst heute wieder musste ich Michael Back auch recht geben, auch wenn er da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, als er da die Anita angepumpt hat auf Twitter. Aber erst Nebeneinkünfte-Debatte komplett an uns vorbeigerauscht, als nächstes Koalitionsgipfel, ja, wo wir es dann dem WDR überlassen haben, da die passenden Worte zuzufinden und natürlich Volker Pispers. Das sind im Grunde 11 Meter gewesen. Schon mal wieder. Das ist aber ein grundsätzliches Problem, was mit der Infrastruktur auf Bundesebene zu tun hat. Genau, also angesichts der Tatsache, dass der Achim ja schnell machen wollte heute und wir gerade noch sprechen im Unterpunkt Spiegel Online und Marina. Ist egal, es ist interessant. Okay. Habe ich trotzdem noch 2 Zusatzpunkte ergänzt als allerletzte Punkte für heute. Also, ich will es jetzt mal ein bisschen abkürzen, wenn das okay ist. Also mein Fazit ist, Nummer 1, guckt euch das Pad mit der Nummer 253 an. überlegt, was wir da machen können, gerade im Bereich Social Media. Das kann man ja noch erweitern. Wir haben mittlerweile auch Kontakte zu guten Bloggern, die eine gute Reichweite haben. Da kann man aber Gastbeiträge schreiben etc. So Sachen wie vom Joachim Paul, was der da geschrieben hat, sehr lang, diese Geschichte auf dem 85er Spiegelartikel runtergeschrieben. Dass man das pusht und dass man dann auch wirklich, was wir einfach hinkriegen müssen ist, und da bin ich alleine hilflos, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich während des Wahlkampfs auch gemerkt, du predigst in jeder Sitzung, bitte retweetet, liked, twittert, verteilt auf euren eigenen Facebook-Seiten, wenn wir eine Pressemitteilung haben, wenn wir eine Info haben, wenn wir einen interessanten Link haben. Und es machen dann 10, 12, 15 Leute und ich frage mich dann verdammt nochmal, hier sitzen zum Beispiel jetzt gerade ungefähr 16 Leute im Channel, warum kriegen wir da nicht regelmäßig 50, 60 Retweets oder 100 oder was auch immer hin, wenn wir jetzt über einen Piraten-NRW-Account was wirklich Interessantes verbreiten. Also wenn wir was wirklich Interessantes verbreiten, haben wir mal 30, 40. Und das ist in meinen Augen zu wenig. Das ist 1% unserer Followerzahl. Es sieht immer so aussichtslos, ey. Ich habe 140 Follower und das ist auch nur, weil die in den letzten Wochen kontinuierlich um ein, zwei pro Tag gewachsen sind. Und dann kommt es einem immer so müßig vor, irgendwas zu retweeten, was gerade jemand getweetet hat, der sowieso fünfmal so viele Follower hat. Was soll ich sagen? Kandidiere für irgendwas? Lass dich wählen? nur um Follower zu gewinnen und unsere Social Media auszubauen. Das wäre auch gut zu kandidieren, ja. Da verstelle ich mich auch mit der Kettensäge auf die Bühne. Das ist dann zum Beispiel was, was dir dann weiterhilft. Da müsstest du aber dann auch deinen Account pushen und verbreiten. Ich habe ihn sogar schon in meinen Mumble-Kommentar eingetragen, einschließlich der Leute, die mich geblockt haben. Wobei ich das mal updaten müsste. Sudden Gray hat mich heute entblockt. Hier, das mit der Kettensäge, da fragst du vorher aber den Lauer, der wird dir aus guter alter Theaterschule dann sagen, wie das mit den Echsen und den Möbeln auf der Bühne geht. Ach, Echse sind doch für Anfänger. Aber ich sag mal... Können wir weitermachen, weil... Ich wollte es gerade sagen, wir verlieren uns gerade etwas sehr in eins. Das, was Achim angemerkt hat, finde ich sehr schön in die richtige Richtung, eine Art neues Selbstbewusstsein, nicht aus der Not geboren, sondern einfach schlicht und ergreifend zu sagen, so what, dann schreibt halt euren Scheiß, macht weiter, wir machen unser Ding. Nicht jetzt betriebsblind und Augen zu und durch, aber einfach schlicht und ergreifend sagen, bringt jetzt. Schreib das halt. Ich werde nicht zwei Stunden mit dir diskutieren und du schreibst eh was anderes. Ich wollte nur Folgendes nochmal anmerken. Wenn wir so eine Möglichkeit hätten, ich sag mal, selber etwas zu veröffentlichen, dann hätten wir zum Beispiel zu dieser Mail-Geschichte da im Landtag unter so einer Rubrik Piraten erklären die IT-Welt ganz sachlich mal erklären können, was so ein Spam-Suchprogramm ist, wie das in den meisten Firmen gehandhabt wird, warum es nicht so gut ist, das im Ausland zu machen und sozusagen ohne direkten Bezug auf den Landtag hätte man das raustüten können. Du reißt A, gerade alte Wunden auf und B, ich habe dazu einen Podcast gemacht, wo ich richtig stolz drauf bin, weil er ist 2 Tage nach dem besagten Montag entstanden und ich war total cool und sachlich. Also ich habe sozusagen Eiswürfel gepinkelt und die Fraktion so gut wie gar nicht erwähnt bei der Geschichte. Ist das gelöscht mittlerweile? Nee, das ist online, denke ich. Da gibt es keinen Grund, das zu löschen, weil ich habe einfach nur erklärt, was die Problematik bei der ganzen Geschichte ist. Welcher ist das runtergenommen? Der vom Ballerstedt. Ach so. Und es ist genau das hatte ich ja, als ich die Geschichte gehört habe an dem Samstag, hatte ich ja die Hoffnung, genau so etwas bringen zu können. Das hat ja dann leider aus bekannten Gründen nicht so funktioniert. Ja gut, da muss ich sagen, Podcasts erreichen mich nicht. Nein. Ja, die erreichen aber viele. Die haben momentan 1000 Zugriffe so ungefähr pro Tag. Ja, Fullerin, dann hast du aber die Geschichte nicht mitgekriegt, dass Achim quasi eine PM angefangen hatte, die dann verboten wurde. Natürlich habe ich das mitgekriegt. Okay. Sondern ich sag mal, sozusagen, wir brauchen eine Plattform, auf der wir, ich sage mal, unterhalb einer Pressemitteilung ohne Restriktionen an Pressemitteilungen irgendwelche Piratengeschichten veröffentlichen können. Ja. Also das wäre dann aber in die gleiche Richtung. Das wäre doch dann im Prinzip auch unerwünscht gewesen. Bei dem Thema. Also nochmal, Fullerin, du hast komplett recht. Das war genau das eines solcher Sachen, wo man das richtig hätte ausschlachten können, und zwar in vielen Bereichen. Das ist über einen Podcast, über einen Vodcast, du hättest eine Spezialistengeschichte draus machen können. Du kannst es für Dummies-Sendung mit der Maus technisch erklären. Du hast vollkommen recht. Die Chance ist halt leider vertan. Weil in dem Moment, wo du es dann richtig machst, auch wenn du es eine Woche oder zwei Wochen später nochmal richtig machst und wirklich groß verbreitest, durch diese Pressemitteilung war das Ding verbrannt. Wir müssen da jetzt einfach auf die nächste gute Geschichte hoffen oder uns selbst was finden. Ja, aber es gilt genauso für diese Nebeneinkünfte-Geschichte. Ich sag mal, da hätten wir auch wunderbar unterhalb einer Pressemitteilung auf einer Seite blockmäßig verbreiten können, was weiß ich, die Piraten haben schon 2006 gefordert, bla bla. Ja. Und so. Ich sage das mal öffentlich, was ich eigentlich die ganze Zeit immer nur für mich gedacht habe. Ich habe das Thema letzte Woche auch auf dem Schirm gehabt. Das Problem ist, dass bis heute nicht, ich sage jetzt mal, 10, noch nicht mal 10 von 20 Fraktionsmitgliedern ihre Einkünfte öffentlich gemacht haben. Es gibt zwar Absichtserklärungen, aber leider auch wieder nicht von allen. Zumindest weiß ich nicht von allen. Und man schießt sich da sehr schnell ins eigene Knie, wenn man jetzt sagt, was sind wir toll? Und dann hast du auf einmal 3 oder 4 Leute, die sagen, bin ich nicht zugekommen oder nee, mache ich nicht. Und auch da hat das Kren ist 3 Podcasts zugemacht. Ist übrigens exakt die Argumentation gewesen, auch von Bernd, der am Wochenende hier in Düsseldorf zu Besuch war. Meine jetzt oder wie? Ja. Denn das wurde da auch angesprochen und er sagte ja, aber die haben sich zwar getroffen, aber da die sich nicht alle geeinigt haben und dann Einzelnes vielleicht nicht tun, dann würde sich dann natürlich die Presse sofort auf Einzelne stürzen, die es nicht tun und quasi unsere Forderungen dann ad absurdum führen anhand von eigenen Beispielen. Insofern kann man mit dem Thema tatsächlich schwer jetzt rausgehen zum jetzigen Zeitpunkt. Der hat sogar in seiner Sprechstunde am Montag dann die einzelnen Leute aus den Fraktionen auch eingeladen, um anzuregen, dass sie sich untereinander vernetzen. Das war auch ganz interessant zuzuhören. Ja. Beispielsweise für einen Anwalt aber eventuell schwierig, das offen zu legen. Also datenschutztechnisch. Das ist dann ja eine begründete Ausnahme möglicherweise. Ja, okay. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich möchte jetzt keinen von unseren 20 Abgeordneten in irgendeiner Form in eine bestimmte Ecke drängen, aber wer ist denn da in der Liga Per Steinbrück oder Merz oder wer auch immer? Also mit 18 Aufsichtsratsposten und hat noch eine gut laufende Anwaltskanzlei nebenbei und hat also High-Level-Mandanten. Oder ist Arzt nur für Privatpatienten, der nebenbei dann abends nochmal irgendwo Knie aufschneidet, ist doch keiner von uns. Ja, und selbst wenn es so wäre, wäre es ja vorher und nicht aufgrund der Tätigkeit in der Politik. Ja. Das ist das Problem halt bei der Geschichte und ich ärgere mich da auch drüber. Ich ärgere mich darüber, dass da die Leute losrennen und sagen, wir sind Piraten, wir sind transparent, wir wollen alles besser machen und sobald es dann sobald es dann ans Eingemachte geht, wir werden halt keine Fakten geschaffen. Das ist das Problem. Also kann mir keiner erzählen. Ich meine, in dem Moment, wo das raus ist, also die Einkünfte der Abgeordneten als Einkünfte sind alle gleich erstmal. Die unterscheiden sich nur, also nach meinem Kenntnisstand, nur darin, ob jemand jetzt einen persönlichen Mitarbeiter hat und welches Gehalt der bekommt. Da kriegst du nämlich einen Zuschuss dafür. So, den kannst du begründet sogar dann außen vor lassen, weil du willst ja nicht das Gehalt deines Mitarbeiters zwingend verraten. Aber das eigene Geld, also diese 10.000 irgendwas Euro, die kannst du aufschlüsseln. Und wenn da jemand jetzt noch, wie der Lukas, keine Ahnung, 10 Gläser Honig in der Woche verkauft, ja, dann ist das doch nett, dass er das veröffentlicht. Oder Michel, der halt eine Unternehmung hatte oder noch hat, ich weiß nicht, ob er da immer noch dann beteiligt ist. Also ich sehe das Problem da nicht, dass da sich da mal eben einen Abend hinzusetzen und das aufzuschlüsseln. Also auch wenn da jetzt Leute ankommen und sagen, da habe ich keine Zeit für, tut mir leid, dann sollen sie eine kleine Anfrage weniger schreiben. Oder einfach dem Steuerberater sagen, gib doch mal so einen Zettel, den ich damit auf die Webseite stellen kann. Aber wir wissen ja, es gibt ja Leute ohne Steuerberater. Ist das jetzt zweckmäßig, darin weiter sich zu unterhalten? Weiß ich nicht, deswegen mache ich jetzt einfach mal den nächsten Punkt. Am 18.11. gibt es nochmal eine Antragskonferenz in Köln, wo nochmal Anträge vorgestellt werden, die dann eine Woche später in Bochum gestellt sind. Insofern würde ich sagen, da sprechen wir nächste Woche drüber. Ich weiß noch nicht, wo es ist und wann genau und wie. Vielleicht kann man es dann auch nochmal auf der Webseite veröffentlichen. Oder gegebenenfalls sogar eine richtige Pressemitteilung machen und sogar Presse einladen, wen es interessiert. Und so, wer hat das mit dem Dankschreiben reingeschrieben? Das habe auch ich reingeschrieben. Das würde aber bedeuten, dass das wirklich jetzt dann quasi so der bis dahin letzte Punkt ist. Denn es muss ja auch mal was Nettes geben. Und ich habe so ein ACTA-Interview geführt für eine Schülergruppe, die daraus irgendwie eine Zeitschrift oder so eine Art erweiterte Facharbeit schreiben. Und habe dazu eine witzige Mail gestern Abend gekriegt, die ich mal eben vorlese. Guten Abend, Herr Stein. Wir bedanken uns sehr bei Ihnen, dass Sie Zeit für dieses Interview hatten. Außerdem bedanken wir uns für Hilfe bei der Erstellung unseres Projektes und vor allen Dingen Ihr Engagement, uns über ACTA aufzuklären, um das Abkommen besser zu verstehen. Wir wünschen Ihnen noch weiterhin viel Erfolg im Leben. Fand ich so nett und witzig und gilt ja stellvertretend immer auch irgendwie für alle, die hier mitarbeiten. Insofern vielleicht mal so eine nette Sache nebendran zum Schluss. Perfekt. Sandwich-Prinzip verstanden. Okay, haben wir noch was? Ich hatte dich eben schon mal auf Google Plus angeschrieben. ich war ja eben nicht dabei mit den Social Networks. Also bei Google Plus würde ich mich drum kümmern wollen können. Ja, also wie gesagt, Pet 253 lesen. Und dann machen wir das nächste Woche mal irgendwie zu einem Hauptthema, wenn nicht irgendein Geld dazwischen kommt. Gut. Soll ich mich da auch eintragen oder so irgendwo? Ich mache noch einen Unterpunkt ganz unten, verantwortlich benennen und Kürzel festlegen, mache ich dann einen Punkt 2.1, Interessenten. Gates machen wir doch immer Freitag, oder? Stimmt. Moin. Also ich möchte das wirklich, ich möchte wirklich so, ich habe mal im Vertrieb gearbeitet, 6 Jahre lang, also ein bisschen was verstehe ich davon. Ich möchte wirklich so, ich möchte Ziele setzen, also beispielsweise, keine Ahnung, die 10.000er Marke gefällt mir knacken innerhalb der nächsten 3 Monate. Oder bei Twitter von, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Follower wir aktuell haben, irgendwie 20.000, aber da sind viele Bots bei, habe ich gesehen, dass wir da, also keine Ahnung, also 20%, 30%, 50% mehr Follower generieren in einem bestimmten Zeitpunkt und dann immer auch überlegen, wie kriegen wir das hin, was müssen wir machen dafür und dann gucken, hat es funktioniert und wenn es nicht funktioniert hat, woran hat es gelegen. Vernünftige Idee, ich denke genauso. So, und da jetzt die ersten Hochrechnungen kommen, schließe ich die Sitzung, wenn ihr sonst nichts mehr habt. Ich hätte noch was. Klar. Frage ist mit YouTube, da haben wir wohl auch einen Account. Weißt du da irgendwas drüber? Frag mal den alten Vorstand. Ich weiß, dass da immer die Frage kam und irgendeiner dann sagte, ich habe den Account wieder, aber ich weiß leider nicht mehr wer. Und dann müsste ich in ganz alten Mails irgendwie mal wühlen. Okay. Ja, das war vor ungefähr 5 Monaten, als das gesagt worden ist, als das Krähen ist, der gerne Zugriff drauf haben wollte. Da hat ihn irgendeiner befreit und hat sich gemeldet. Wer das war, keine Ahnung. Achim, hat NRW denn eine Meinung zu Romney? Eine offizielle oder wie? Sollen wir jetzt noch eine PM raushauen vor der Entscheidung? Genau, wir wünschen Romney viel Glück. Schätze, wir müssen eher die gute und sichere Hand. Das gibt einen Shitstorm. Die Wahlbeobachter da hinschicken. Also ich wäre ja eher dafür, dass wir irgendwie einen Hip Hip Hooray an die Pirate Party, die haben zwar keinen eigenen Kandidaten, aber die treten ja auch an irgendwie als Partei. Welche von beiden denn? Keine Ahnung. Ich glaube, Florida tritt an. Also die erstgegründete, die zweitgegründete ist ja nur von etwas, das ist ja keine richtige Partei. Ja, guck mal, das ist doch was für die Bild-Zeitung. Pirate Party USA. Leider nicht dabei, aber so und so viel Prozent. 0,0024%. Fürs Protokoll, ich schließe die Sitzung um 0:05. Jawohl. Okay. Lass uns doch gerade noch ein bisschen spinnen. Dann kann der Patrick auch klicken auf die Aufnahme. Jo.